Wer redet, ist nicht tot. In den letzten Tagen, Wochen ziemlich der Teufel los. Die Roten sind gegen die Schwarzen aufgestanden, also die Rothemden gegen die Schwarzhemden. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da los ist. War selber schon ein paar Mal in Thailand im Urlaub und habe das Glück, Oliver kennengelernt zu haben, beziehungsweise dass Oliver sich gemeldet hat. Der lebt nämlich seit 7 Jahren schon in Bangkok. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Abend, Holgi. Was machst du da in Bangkok? So Leben und Arbeiten, ganz relativ normal in einer Firma, und ich mache da die IT. Ich bin der IT-Manager. Wie kommt man als Deutscher, als IT-Manager nach Bangkok? Also was hat dich da hingeführt? Die Liebe? Nein, falsch. Nein. Es war halt irgendwie, es gibt so manchmal Momente im Leben, da hat man Lust auf eine Veränderung, und der Moment war halt bei mir vor 7 Jahren, und ich dachte mir, ich mache Urlaub hier, es ist dann irgendwie so gekommen, dass ich hier alte Bekannte getroffen habe und dann darüber über einen Zufall in deren Firma rein bin, habe das gesehen, und es sah so ein bisschen aus wie eine Fabrik, die Erneuerung braucht, und das hat irgendwie mein Herz gewonnen, und seitdem arbeite ich da und wir machen das neuer und moderner und besser, und ich habe da halt irgendwie, weil ich halt die IT mache und so ein bisschen Ingenieurs-Scheiß und alles Mögliche, da habe ich dann halt meinen Anteil daran, und das ist so, wir versuchen jung zu sein und das ist schön. Ist das so ein klassisches im Urlaub hängen geblieben? Also passiert ja manchmal, dass man irgendwo ist und denkt, ach, hier würde ich gerne bleiben, und dann gibt's die Gelegenheit. Oder hast du es von Anfang an darauf angelegt, irgendwann mal in Thailand leben und arbeiten? Nee, auf Thailand habe ich es nicht angelegt, aber es war einfach so ein Punkt, wo ich alleine in einer zu großen Wohnung gewohnt habe und mir irgendwann an Neujahr, als ich mir zugekifft auf der Straße den Arsch abgefroren habe, mich einfach gefragt habe, ob das sein muss. Und dann habe ich mich in diesem Moment halt dazu irgendwie so gesagt, nee, muss eigentlich nicht sein, nächstes Silvester machst du es mal anders. Und dann habe ich halt irgendwie den ganzen Dreivierteljahr davor meine Sachen weg und die Wohnung auf. Und dann bin ich halt irgendwie Mitte November nach Südostasien geflogen, wollte eigentlich Thailand, Malaysia, Singapur, kurz rüber nach Taiwan, wieder zurück und dann wieder zurück im Februar nach Berlin. Aber es ist halt irgendwie nach 2 Wochen so gekommen, dass ich durch Zufall einen Job in Bangkok hatte. Du bist also direkt in den Job ausgewandert und Nicht geplant. Es war wirklich so gewesen, dass ich irgendwie zuerst bei einem Bekannten, bei dem ich gewohnt hatte, einen Computer gemacht habe, und er meinte, ich mache das besser als die Leute bei ihm in der Firma. Daraufhin habe ich mich in einer anderen Firma aus Spaß einfach nur so beworben, wo er jemanden kannte. Und während ich noch auf deren Ergebnis gewartet habe, hat ein sehr, sehr alter Bekannter von mir sich bei mir gemeldet, weil ich halt in der Stadt war. Wir hatten so gequatscht, uns irgendwie zum Abendessen getroffen, und er meinte dann halt, ich soll mal bei ihm in der Firma vorbeikommen, die könnten jemanden gebrauchen, der die Rechner da macht. Musstest du dafür Thai können? Also es kann unser einer ja nicht. Oder kannst du Thai? Konntest du das? Ich konnte es nicht, und mein Thai ist sehr limitiert, immer noch. Das heißt, man kommt mit Englisch durch? Es kommt drauf an, wo man ist. Also wenn man in der Innenstadt ist, einen Job in einer großen internationalen Firma hat, kommt man auf zu 90% auf alle Fälle mit Englisch klar. Wenn man eine thailändische Partnerin oder einen thailändischen Partner hat, dann kommt das wahrscheinlich auch von alleine. Ich habe beides nicht. Ich kann ein bisschen Thai, aber ich arbeite halt primär nicht so mit Leuten. Ich arbeite halt mit Rechnern. Das ist dann irgendwie, das ist Universalsprache. Ich sehe meistens, was nicht funktioniert. Ich schiebe die dann beiseite. Ich mache das, und das geht schon so. Ich spreche so ein bisschen Thai, aber nicht so wahnsinnig viel. Ist das auf Dauer befriedigend, die Landessprache nicht zu können? Also man sagt ja immer, wenn jemand einwandert, das Wichtigste ist, dass er die Sprache lernt. Es ist ein guter Schutzwall. Das ist jetzt erklärungsbedürftig, oder? In der Tat, ja, weil ich fragte mich gerade, wie kann das schützen? Also, weil letztendlich, du wirst ja mal als Tourist gesehen. Nee, wäre ich nicht. Die erste Frage, die mir hier gestellt wird, ist, ob ich ein Lehrer bin. Okay. Weil es ist eine immer noch eine sehr populäre Sache. Leute kommen nach Thailand mit dem Rucksack, durch Zufall, bleiben hier hängen oder wollen halt irgendwo ein bisschen Geld, halt ein bisschen Pause machen. Besorgen sich dann hier einen Job als Lehrer, und das geht relativ leicht. Da muss man eigentlich, die hatten früher sogar so wie Hasher, man könnte es auch Headhunter nennen, wirklich in den Immigration Offices Leute hatten, und dann haben sie einfach gesagt, okay, du kriegst irgendwie pro Monat 30, 35.000 Baht, wir geben dir eine Unterkunft und dann bist du halt Lehrer. Wie viel sind 30.000 Baht? Wie viel ist das? das ist nach 100 Baht nach momentan, mit 5 Mark, glaube ich. Kann das sein? Nee, also jetzt über einen Daumen, wenn man sagt 1 zu 40, wären es, oh Gott, ich müsste, scheiße. 10.000 Euro. Ach, Blödsinn. Nein. Das sind weniger als 1.000. Das sind weniger als 1.000. Mein Gehirn ist nicht mit Rechnen am Abend, komm. Ich müsste es wissen, ich weiß es gerade nicht. Okay, doch, es sind irgendwas zwischen 600, es sind irgendwas zwischen, sagen wir einfach 750 Euro. Mhm. Also halt 1 zu 40. Das heißt, du nimmst die 30.000, teilst es durch 40 und dann hast du hinten eine Nummer raus. 1.000 Baht sind 22 Euro. Dann hat sich der Kurs wieder geändert. Ich könnte jetzt bei Coinmill nachgucken. Sagt jetzt gerade Google. Also ist jetzt, ja, das ist jetzt amtlich, hat Google gesagt. Der Euro-Kurs ist sowieso, der Euro war ziemlich weit unten gewesen und jetzt kommt er wieder so ein bisschen hoch. Das heißt, ich reise mit meinem Rucksack ein und da sitzt dann einer und sagt, hier hast du nicht Bock, hier als Lehrer zu arbeiten, du kriegst 700 Euro im Monat von mir? Naja, so weit wird es nicht sein. Nee, das ist eher so, dass wenn du wenn du danach suchst, aktiv findest du immer was. Also halt Internet. Du gehst einfach auf Google Code TH und tippst da ein irgendwie Lehrer Bangkok, begrenzt das auf Thailand und da findest du garantiert was. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das war jetzt irgendwie, wo ich das gesehen hatte. Das war vor, sagen wir mal, 3-4 Jahren. Also es kann auch sein, dass es sich inzwischen ein bisschen gesättigt hat. Aber an sich damals war es halt so gewesen, dass in dem Immigration Office in Saturn, da haben wirklich Leute da gestanden und haben Flyer verteilt. Inwieweit schützt dich der Umstand oder wovor schützt dich der Umstand, dass du die Landessprache nicht beherrschst? Das ist eigentlich gerade, wo die Diskussion in Deutschland immer so groß sind, dass man Leuten sagen sollte, dass man halt will, dass Leute die Landessprache sprechen, also halt Deutsch in dem Fall, ist das so eine Sache. Also ja, gut, du hast ja das Problem, dass die Einwanderer nach Deutschland in der Regel auch kein Englisch sprechen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Das mag sein. In Thailand ist es so, oder hier ist es so, ich persönlich bin nicht besonders gut mit Sprachen. Ich hatte früher in der Schule Russisch, ich habe das gehasst, ich habe das sofort wieder vergessen und dann habe ich Englisch gehabt und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Und Thai, das geht irgendwie, das gibt so eine schöne thailändische Redewendung, links rein, rechts raus, genauso wie im Deutschen auch. Und so ist das bei mir irgendwie. Ich drehe mich einmal um, schüttel den Kopf, da ist halt wieder raus. Und ich kann so verschiedene Phrasen, ich komme durchs Leben, ich kann zählen, alles mögliche, aber ich kann mich jetzt nicht mit Leuten über Politik unterhalten. Das Problem ist sowieso, Thais reden nicht gerne so gerne über Politik und wenn, dann spricht da immer das Herz mit, nicht so sehr der Verstand. Und da hat man dann eh keinen Bock drauf. Und ansonsten, jedes Mal, wenn ich das Fernsehen hier anmache, dann RTL 2 ist nicht so unterbelichtet, wie man denkt. Das gibt noch viel schlimmer. Musstest du dich sehr umgewöhnen, als du aus Europa nach Thailand gegangen bist? Ich erinnere mich, also ich bin damals nach Thailand in Urlaub gefahren, nach 10 Jahren das erste Mal überhaupt einen längeren Urlaub gemacht. Und alle haben gesagt, fahr nach Thailand, da gehst du nicht verloren. Das ist letztendlich wie Europa, nur mit anderem Himmel, anderen Gerüchen, anderen Menschen. Aber es ist halt komplett durchzivilisiert und überall gibt's Internet. Hast du trotzdem Schwierigkeiten gehabt, dich da zurechtzufinden? Naja, also ein ganz großes Ding ist, ich bin in Bangkok. Bangkok ist nicht Thailand. Berlin ist auch nicht Deutschland. Man kennt das ja. In Bangkok kommst du mit Englisch zurecht. In Bangkok sind alle Straßenschilder zweisprachig. Und wenn du dann so durchs Leben trummelst, weißt du, die Kasse, die schreibt dir im Klartext, was du da bezahlen musst. Und die Umstellung, es ist eine Umstellung, alles läuft ein bisschen anders, aber im Endeffekt, ich glaube, heutzutage, fast egal, wo du hingehst auf der Welt, es gibt so verschiedene Konstanten, die sind immer da, wie zum Beispiel das Internet, wie zum Beispiel, ach, keine Ahnung, auf dem Aufkleber, also auf dem Aufkleber über dem Heizungsgitter steht grundsätzlich nicht abdecken in allen Sprachen. Ja. Na, hier haben wir keine Heizung. Stimmt, es gibt keine Heizung, ja. Nein, die brauchen wir. Ich kann euch, in Berlin sind es jetzt momentan, glaube ich, 6 Grad oder so. Wenn überhaupt, also heute Mittag hat es geschneit, wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger, ja, 1 Grad. Ich habe mich gestern mit einem deutschen Bekannten getroffen, der hier auch seit anderthalb Jahren lebt und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass es ein wenig kühl ist und man sich manchmal was überwerfen muss. Wir hatten hier eine Nacht 23 Grad. Ja. Also man gewöhnt sich, es hört sich jetzt wirklich komisch an, aber man gewöhnt sich einfach an das Wetter, man gewöhnt sich, dass es irgendwie tagsüber 35 Grad ist. Und dass es abends irgendwie keiner, nur so 27 rum sind. Wenn es dann mal weniger ist, fröstelt man dann halt leicht und man muss sich halt dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein dünnes Longsleeve oder so anziehen. Gab es denn irgendwas, was dich trotzdem aus der Bahn geworfen hat? Also trotz der Konstanten, die es überall gibt, wo man hinkommt auf der Welt? Zumindest in ich sag mal, Erstweltländern oder zivilisierten Ländern? Muss ich ganz ehrlich, da gab es bestimmt was, aber das sind immer so viele kleine Sachen, die einen in dem Moment auffallen, man vergisst sie dann irgendwann wieder. Und ich, also das ist halt, wenn man so lange hier, also das heißt so lange ist es auch nicht, aber wenn man halt eine gewisse Zeit irgendwo ist, dann nimmt man das als Normalität wahr, dann eicht sich die Normalität darauf. Wenn man nach Deutschland geht, wirkt Deutschland dann exotisch. Deutschland wirkt exotisch, wenn du nach Deutschland kommst? Dass alles geordnet ist. Dass es einen Busfahrplan gibt, dass Sachen einfach funktionieren, dass Leute nachdenken und gerne auf den Punkt kommen. Also in Thailand wird relativ oft gedacht, dass etwas gut ist, wenn es möglichst kompliziert ist, dass es keiner mehr versteht. Mhm. Auch deshalb, weil man ungern Kompromisse eingeht hier. Nee, andersrum, falsch. Man geht zu viele Kompromisse ein, weil man niemanden benachteiligen will. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel in einer Firma irgendwie, es wird über irgendwas debattiert, da heißt es dann immer, ja, aber denk an den. Zum Beispiel Chinesen ticken da völlig anders, die schneiden das dann einfach ab und sagen, da hat derjenige Pech gehabt, dann muss der halt irgendwie weiterlaufen oder muss das anders machen oder da geht das halt nicht mehr. Und dann wird hier immer, da gibt's eine Ausnahme hier, eine Ausnahme da, da gibt's eine strikte Regel, die wird aufgeweicht. Ob die dann später befolgt wird, ist noch eine ganz andere Geschichte. Und so läuft es hier. Das heißt, es gibt hier sehr wenig Schwarz und Weiß. Es gibt alle möglichen Schattierungen und noch ein bisschen Regenbogenfarben dazu, damit es schöner schillert. Ist das ein Bangkok-Phänomen oder ist das ein Thailand-Phänomen? Das ist ein Thailand-Phänomen. Das ist in Bangkok ist das eigentlich, glaube ich, sogar noch weniger als in Thailand. Also von meiner Erfahrung ist es in Thailand noch wesentlich stärker. Gibt es irgendwas, was du vermisst? Wahrscheinlich die Ordnung, oder? Komischerweise, ich bin in Thailand meistens mehr deutsch als in Deutschland. Mhm. Einfach nur, also es fällt mir mehr auf, was ich vermisse. Persil. Wie, es gibt kein vernünftiges Waschpulver? Jeder, der vielleicht unter anderem, du hattest vor 6 Wochen mal jemanden, der gerade in den Staaten war, dem ist das bestimmt auch aufgefallen, die haben solche komischen Toplader-Waschmaschinen. Mhm. Die kommen in Asien, hier kommen die, glaube ich, aus Japan. Und die waschen nicht besonders gut. Das ist mehr oder weniger eine Trommel, die oben offen ist. Und das Ding eiert hin und her, das Ding schleudert nicht richtig. Und da macht man ein relativ scharfes Waschmittel rein, was hier schnell die Klamotten kaputt macht. Aber es wird nicht wirklich sauber. Und da war ich vor 3 Jahren mal durch Zufall bei einem Bekannten in Singapur. Und der hatte eine Miele-Waschmaschine und Persil da. Und da habe ich dann meine Klamotten da rausgeholt und dachte mir auf einmal, huch, meine Haut kann durch die Klamotten atmen. Das heißt, du brauchst eine richtige Waschmaschine und Persil. Ja, das eine hilft nicht. Also ich habe dann irgendwie eine Bekannte von mir angebettelt, als sie mal hergekommen ist, dass sie mir ein Packen Persil mitbringt oder halt irgendwie ein europäisches Waschmittel. Also das Waschmittel hier, das schäumt sehr stark. Mhm. Aber es reinigt halt irgendwie anders oder nicht so wirklich und es macht die Klamotten kaputt, weil es halt schärfer ist, weil die Waschwirkung der Maschinen selber nicht so stark ist. Hier wird auch noch eine ganze Menge Handwäsche betrieben, insbesondere bei Leuten, wo ein bisschen Chinesisch in der Familie drin ist, da mischt man nicht gern die Unterwäsche mit den normalen Klamotten in der Waschmaschine. Der Chinese wäscht die Unterwäsche separat. Auch interessant. Könnte man so sagen. Ich habe das auch schon von Chinesen gehört. Ich habe ein paar chinesische Bekannte und das ist, auch China ist groß. Auch da gibt es dann wie immer Leute, wo man sagt, es ist denen egal. Die sind modern, die schmeißen alles in ihre Waschmaschine. Andere sortieren das aus. Je nachdem. Also ich habe mir hier mal irgendwann eine Siemens-Waschmaschine gekauft, die aber auch in Thailand produziert worden ist. Dafür kostet sie, obwohl sie hier produziert worden ist, fast das Doppelte wie bei uns. Auch interessant. Aber die wäscht besser. Nee, das ist, ja, das klingt ein bisschen doof. Heutzutage durch Amazon und den ganzen Schnickschnack hat man halt die Preise im Kopf. Also nicht unbedingt immer im Kopf, aber es kommt einem manchmal so hoch. Und wenn man dann hier so steht, dann, okay, dafür kommt sie gratis zu einem nach Hause und wird einem angeschlossen auf eine Art und Weise, dass ich mich dann hingestellt habe und habe die Rohre neu gemacht und habe sie mir in die Küche gebaut. Also die meisten Leute stellen sich hier die Waschmaschinen auf den Balkon. Aha. Ah ja gut, das ist ja nichts. Also das Einzige, was passiert ist, dass sie wegrostet irgendwann, weil es zu feucht ist. Also das Komische ist, Rosten hier modern Wände schnell durch die lange Regenzeit, aber Rost eigentlich gar nicht so. Der, also zum Beispiel Autos, was man bei uns hat mit dem ganzen Rost, das hast du überhaupt nicht. Aha. Dieser ständige Rostfraß an Radläufen oder so, das hast du hier gar nicht. Du siehst ja wirklich Wagen, die sind 25 Jahre alt, die sehen noch relativ okay aus, gerade europäische Ich hätte gedacht, dass gerade die Luftfeuchtigkeit da, Komischerweise nicht. Wahrscheinlich bei Autos in Deutschland halt irgendwie das Salz, was die im Winter streuen, aber Autos eigentlich nicht. Wenn du Stahl draußen liegen lässt, der fängt schon an zu rosten, aber jetzt so an sich nicht. Der Witz ist halt einfach, wenn man so eine moderne mikroprozessorgesteuerte Waschmaschine hat, wer stellt denn die freiwillig raus auf den Balkon? Das möchte ich dem armen Gerät nicht antun, nachdem ich es gerade irgendwie für 800 Euro gekauft habe. Und davon abgesehen, so deutsch bin ich dann, die Waschmaschine ist sehr gut in der Küche aufgehoben. Und es gibt in ganz Bangkok kein europäisches Waschmittel? Nein, das hat sich inzwischen geändert. Ah, das war auch noch was anderes, weil du warst ja vor langer Zeit hier in Thailand gewesen. Ja, also über 10 Jahre. Es gibt inzwischen, die Welt wandelt sich mehr und mehr. Also ich habe französische Marmelade im Kühlschrank, die kann ich mir ganz normal im Supermarkt hier kaufen. Mhm. Und es gibt inzwischen auch das gute Persil hier. Keine Ahnung, die wollen für ein Persilflüssig fast 10 Euro haben oder so. Und inzwischen habe ich dann neulich ziemlich gelacht, es gab bei Nell. Aber man kriegt ja seine Lindschokolade und das ganze Gedöns kriegt man hier einfach auch, weil der lokale Markt nicht so viel hat und auch besser betuchte Thais kaufen das halt gerne im Supermarkt. Falls du dich mal mit irgendjemandem aus Brasilien unterhalten solltest, ich habe ähnliche Sachen aus Brasilien gehört. Also das ist heutzutage, es gibt immer irgendjemanden, der Sachen von Europa in die Welt rausschifft in Containern. Mhm. Und von daher, es gibt manche Konstanten, keine Ahnung, es gibt halt irgendwie überall Fernsehen, es gibt überall Kino. In Thailand ist es dann halt auch noch so, in Thailand haben die meisten Filme, sind im Originalton, also in dem Fall dann halt Englisch und haben thailändische Untertitel. Mhm. Und dadurch fällt es dann halt umso einfacher. Und im Bezug auf Thailand vor 10 Jahren, Thailand ändert sich sehr schnell. Also insbesondere Bangkok, es ändert sich rapide. Ich meine, es fällt mir auch mal, wenn ich nach Berlin komme, fällt mir das auch immer auf, was sich innerhalb von 1 oder 2 Jahren geändert hat. Aber hier ist das noch wesentlich massiver, glaube ich. Also einfach auch, weil Thailand hat noch immer noch einen, so um 10-15% Wirtschaftswachstum. Und da passiert, da gibt es dann halt irgendwie mehr Wirt, ein bisschen mehr Wohlstand, wie man das auch immer nennen mag. Das heißt, Leute verdienen langsam mehr und die geben dann auch mehr Geld aus. Thailänder lieben Shopping-Malls wie die Irren. Es muss alles in der Shopping-Mall sein. Und es gibt aber auch halt auch noch Details, die relativ wenig verdienen und dann halt in irgendwelchen Außenbezirken von Bangkok wohnen oder aber die Bauarbeiter, die leben in irgendwelchen Blechhütten und das Geld, was sie haben, senden sie zu einem Großteil halt zurück in den Nordosten oder woher sie auch immer kommen mögen. Wie oft kommst du nach Deutschland? Öfter als ich will. Wenn ich nach Deutschland fahre, fahre ich immer nach Berlin und es ist im Sommer und Berlin, wissen wir alle, ist im Sommer schon ganz schön. Das ist wie Urlaub, ja. Ist es. Und ich war die letzten Jahre, war ich jedes Jahr da, was ich eigentlich als Verschwendung empfinde, weil ich würde lieber was Neues sehen. Ich meine, Berlin kenne ich schon, aber Berlin ist halt auch so schön und man irgendwie meine ganzen alten Freunde da, Familie auch, Großeltern werden nicht jünger, dieses ganze persönliche Gedöns irgendwie. Mhm. Ist es schwierig, nach Thailand einzuwandern? Also bauen die hohe Hürden? Bist du überhaupt eingewandert? Ist das... Nein, also das Standardvisum, was man hier bekommt für Arbeit, ist ein Non-Immigrant B. Das heißt, du kriegst irgendwie keine Staatsbürgerschaft oder irgendwas, hast aber einen Aufenthalt, das ist jeweils ein Jahr gültig, muss halt jedes Jahr verlängert werden, man muss sich alle 90 Tage einmal so bei sowas wie einer Meldestelle melden, dass man noch da ist. Das ist neu, wenn man es nicht macht, kostet 2000 Baht. Wenn man das Land verlassen möchte, muss man einen Re-Entry-Permit sich besorgen. Wenn man das nicht macht, ist das Visum ungültig. Und das Visum muss am Anfang außerhalb von Thailand beantragt werden. Also halt in der Botschaft jetzt zum Beispiel, ich glaube in Berlin-Spandau ist eine. Spandau-Steglitz. Also das erste Visum muss da beantragt werden? Das erste, ja. Also es ist mehr oder weniger so, das erste Ding ist wirklich ein Einklebvisum aus Papier, was in deinen Reisepass reinkommt und danach kriegst du nur noch Erweiterungsstempel. Okay. Und das Problem ist halt, wenn du kein Re-Entry-Permit hast und reist aus und du reist wieder ein, dann lassen die dich nicht wieder auf das Visum stempeln. Die geben dir dann halt einen Visa on Arrival und dann ist dein komplettes schönes Visa, was du da hattest, im Arsch. Pardon für die Aussprache. Und dann müsstest du wieder irgendwo hin ins Ausland zu einer thailändischen Botschaft und dir da ein neues... Genau, und das dauert eine Woche und wenn du das beantragst, das habe ich vergessen, musst du halt vorweisen, dass du irgendwo bei einer Firma angestellt sein wirst. Das heißt, du musst einen Arbeitsvertrag oder sowas zeigen, musst nicht wie den Gewerbeschein, aber halt irgendwie so vom Finanzamt mehr oder weniger, dass halt die Firma XY Bart hat und dass sie dich halt wollen und dann halt noch so irgendwie einen Einladungsbrief. Und das ist es eigentlich auch, das ist relativ simpel. War es zumindest vor 7 Jahren, aber ich glaube, da hat sich nicht viel dran geändert. Was kostet das Leben in Thailand? Als ich da war das letzte Mal, hast du unten auf Koh Samui konntest du dir ein Haus mieten am Strand, also direkt am Strand. 2 Zimmer mit einer Küche hinten dran, eine schöne Veranda vorne zum Wasser hin. Das hat, ich weiß gar nicht, ich glaube damals 300 € im Monat gekostet oder so. Und du kannst, wenn du es richtig anstellst, kannst du auch für 1 € am Tag essen. Ist das immer noch so? Also mein Mittagessen, mein Mittagessen heute war 80 Cent und mein Abendbrot war 1 €. Mhm. Ich kann aber auch ohne Probleme irgendwo hingehen und 20 € für ein Abendessen ausgehen. Also in Bangkok hast du halt die Wahl. Es ist wirklich eine sehr zweischneidige Sache, weil es kommt immer drauf an, wie du lebst oder leben willst. Du kannst in den 7-Eleven gehen, dir dort ein Tiefkühlessen holen für 1 € und machst dir das zu Hause in der Mikrowelle warm, bist glücklich damit. Du kannst das Toastbrot von denen essen für 50 Cent und dann lebst du wahnsinnig günstig. Du kannst in einem Stadtaußenbezirk wohnen oder halt irgendwo selbst in der Stadt in einer runtergekommenen Bude und dafür bezahlst du dann 150 €. Du kannst genauso gut in einem Innenstadtbezirk wohnen, nahe einer S-Bahn-Station, damit zahlst du dann für eine Wohnung der gleichen Größe, warte mal, lass mich überlegen, so circa 500, 600, das geht alles. Es ist wirklich, es hängt mit deinem Standard zusammen. Das ist klar, das ist ja überall so, also das kannst du ja genauso auf Berlin anwenden, aber die Frage ist halt, wie viel finanzielle Mittel brauche ich im Monat, um ein durchschnittliches Leben zu leben in Thailand? Das wird ja wahrscheinlich immer noch wesentlich günstiger sein als in Deutschland, oder? Es ist auf alle Fälle wesentlich günstiger als in Deutschland. Wie gesagt, kommt drauf an, was man macht, also oder halt wie man leben will. Aber prinzipiell ist es immer noch günstiger als in Deutschland hier. Allerdings die Löhne auch nicht so hoch wie in Deutschland hier. Also das ist dafür ist das Wetter besser. Das ist immer das gute Argument da. Ja, mich hatte mal irgendwann jemand gefragt, man hat das ja manchmal so, wenn im alltäglichen Leben immer so ist, dann rantet man so über Sachen rum, die einem so über den Weg laufen. Und dann hat mich mal irgendjemand gefragt, weshalb ich eigentlich überhaupt in Thailand bin, wenn ich mich ständig aufrege. Da habe ich erstens gesagt, dass ich ein Deutscher bin, ich muss mich aufregen, genau. Sonst funktioniere ich nicht. Und das Zweite ist, dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, man kann hier morgens seinen Kaffee nach dem Duschen nur mit dem Handtuch begleitet auf dem Balkon trinken und das ganze Jahr über. Das ist ein guter Grund. Das ist ein sehr guter Grund. Ja, eigentlich schon. Ich meine, es regnet. Nein, man hat es halt dann irgendwie für 4 oder 5 Monate, dass es sehr viel regnet. Das ist dann halt die Regenzeit. Ja, aber das ist ja auch, das regnet ja nicht wie hier, dass es sich irgendwie einregnet und dann die nächsten 3 Tage durchregnet. Sondern doch, auch. Auch, das gibt's auch. Das habe ich nie erlebt. Also ich habe immer nur diese tropischen Wolkenbrüche 1 Stunde lang und dann war auch mal wieder gut. Nee. Also der Wolkenbruch, wenn der Langeweile hat, da kann der auch mal gerne einen halben Tag lang sein. Und geht dann in den Nieselregen über, wird dann wieder ein bisschen stärker und das Ganze zieht sich 2-3 Tage lang hin und es ist einfach nur grau. Aber es ist halt trotzdem warm. Es ist trotzdem warm, aber das Problem ist, wenn du draußen bist, also mit dieser Art von Regen, da hilft dir ein Regenschirm auch nicht. Du wirst einfach nass, da kannst du machen, was du willst. Und das eigentliche Problem ist, wenn du dann draußen bist, dann bist du nass. Du bist ja entweder nass geschwitzt oder halt von dem Regen nass. Mhm. Und du kommst rein und in den Innenräumen ist es üblich, dass du 20, 25 Grad mit der Hilfe von Klimaanlagen hast. Was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass eine Standard-Umlauf-Klimaanlage, die das nicht auch außen zumischt, eine Ausströmtemperatur hat, die wesentlich kühler ist. Und damit unterkühlst du sehr schnell und da kriegst du wunderbaren Schnupfen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute hier Erkältungskrankheiten haben in Thailand. Gerade in der Regenzeit. Und die Autos haben auch keine Heizung hier. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Der Drehknopf ist zwar da, aber der geht halt nicht von rot nach blau, sondern der geht von wenig blau nach viel blau. Genau. Das fand ich ganz lustig, ja. Man hat andere Autos, da ist der Drehknopf richtig belabelt, aber da ist der Wärmetauscher nicht drin, das Ding kann nicht heizen. Und das Problem ist dann, gerade in der Regenzeit, man kennt das ja aus Deutschland, wenn es draußen ein bisschen kälter ist, da will man die Klimaanlage anmachen im Auto, damit die Scheiben nicht beschlagen. Aha. Gleichzeitig möchte man aber die Heizung haben, weil sonst friert man sich einen ab. Ja. Und es gibt so Momente hier, da wünscht man sich eine Heizung manchmal. Also ich war mal in Chiang Mai gewesen und es waren nachts 15, 16 Grad und die haben halt keine Heizung da drin und die Klimaanlagen, in den Staaten können die Klimaanlagen heizen, hier nicht. Mhm. Und diese kleinen Mini-Durchlauferhitzer, die machen das Wasser dann morgens auch nicht richtig warm und da friert man sich ganz schön einen ab. Chiang Mai ist im Norden, ne? Chiang Mai ist im Norden, ja, ist sehr schön da. Ist so von Bangkok aus gesehen, ich glaube, ungefähr so wie Berlin-München, so 550, 600 Kilometer oder so in dem Dreh. Ist im Norden, ist in den Bergen klarere Luft, also halt nicht so stickig. Mhm. Auch feuchter, aber eine Menge, also jetzt nicht so Hochgebirge oder so, aber halt Wald. Wunderschön. Leute auch wesentlich entspannter als in Bangkok. Ja, ist schön. Warum bist du trotzdem in Bangkok? Ich bin ein Stadtkind. Okay. Und Chiang Mai ist keine Stadt. Ist also Stuttgart eine Stadt? Ja, wenn du Berlin gewohnt bist, natürlich nicht. Ne? Siehst du. Ja, ja, okay. Nee, also es ist eine andere Stadt und es ist mehr Thailand. Nee, also wirklich, es ist bei mir Bangkok geworden, wirklich durch einen absoluten Zufall und halt primär wegen der Firma. Stell dir einfach vor, du gehst in der Bude rein und die gewinnt dein Herz. Ja, klar. Und also was heißt dein Herz? Ist auch blöd, aber du guckst dich halt um und denkst dir irgendwie, ach, ist charmant, und dann so im Laufe der Jahre ändert sich das und du kannst wirklich auf alles, ich kann auf alles Mögliche gucken und weiß ganz genau, was ich da gemacht habe. Und wenn ich dort was sage, also auch so von der Arbeitsatmosphäre her, keine Ahnung, wir haben 180 Leute, 200 Leute. Und wenn ich da gefragt werde und ich gebe dazu eine Antwort, dann steht die und dann glauben die mir das. Da fragt keiner danach. Das hat man nicht so oft in einem Arbeitsleben. Das genieße ich sehr. Das ist so, wenn es um technische Dinge geht, bin ich da die Instanz. Das nervt zwar manchmal ein bisschen, weil man wegen allem möglichen Schnickschnack gefragt wird, aber das ist schön. Ja. Wenn du Urlaub hast, wo fährst du dann eigentlich hin? Runter ins Meer? Ja, das ist, da muss man manchmal gar nicht so weit fahren. Also der Witz ist, Thailand ist touristisch wahnsinnig gut erschlossen. Du findest hier immer und überall ein Hotel. Also wirklich, ja, auch in der tiefsten Pampa. Das war früher schon so. Also das, wahrscheinlich ist der Unterschied jetzt nur, dass es nicht mehr, die Hütten nicht aus Holz sind und Klimaanlagen haben. Aber früher hast du auch in jedem kleinen Dorf hing irgendwo ein Schild, Stay. Ja, genau. Also das ist immer noch so, ist eher noch stärker geworden. Also der Witz ist, in Anführungsstrichen, der Thai verreist auch gerne. Der Thai schnappt sich gerne ein paar Freunde am Wochenende. Der Thai hat auch sehr gerne, sehr oft und sehr gerne einen Pickup-Truck. Und die Leute, die dann in die Kabine nicht reinpassen, sitzen hinten drauf. Das hast du bestimmt damals auch schon gesehen. Ja, klar. Das sieht sehr witzig aus, wenn die damit Unfälle haben. und mal Bilder googeln, dann... Ja. Ist nicht erbaulich. Ist nicht erbaulich. Sieht nicht schön aus. Und die fahren dann halt einfach los. Die buchen sich vorher ein Hotel irgendwo und dann fahren die übers Wochenende weg, trinken was, quatschen blöd, gehen vielleicht ein bisschen wandern. Also halt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel, oh Gott, 3 Autostunden weit weg von Bangkok, da ist Khao Yai, das ist ein Nationalpark, da gibt es noch wilde Elefanten angeblich. Ich habe damals keine gesehen, aber es ist schon recht schön da. Es ist ein Naturreservat. Und da gibt es dann irgendwie auch so ein kleines Dorf, was auf Französisch gemacht ist, aber ist halt neu. Weil der Thai sieht auch mal ganz gerne, also der Thai, die Leute sehen halt auch mal ganz gerne was anderes und dann halt was Open Air ist, komischerweise heutzutage fürs steht da schon fast exotisch, weil die halt normalerweise wirklich von einem geschlossenen Raum zum anderen rennen. Und dann gibt es die Ecke rüber hier, die Brücke am Quai. Das ist auch eine sehr gut touristisch erschlossene Ecke. Man kann weiter hochfahren in den Norden, da ist Chiang Mai. Man kann noch weiter hochfahren in den Norden, da ist Chiang Rai. Da ist es dann auch ein bisschen kühler. Man kann auf die ganzen Inseln fahren. Also man kann, also zum Beispiel hier Pattaya. Pattaya ist mit dem Auto 1,5 Stunden weit weg von Bangkok. Das geht super schnell. Das Kinderficker-Paradies, ne? Das Kinderficker-Paradies und das Paradies für sämtliche anderen Leute, die über 60 und Single sind und meistens weiß. Die versammeln sich tatsächlich da. Die sind nirgendwo anders zu finden. Ja, okay. Ja. Also nicht nirgendwo anders, aber natürlich gibt es immer irgendwo ein paar. Aber, ja. Also der etwas ärmere, ländlichere Nordosten, gerne Isan genannt, oder die Gegend wird Isan genannt, da kommt erstmal das Somtam her. Das ist Papayasalat, der ist wahnsinnig lecker. Und da kommt auch der überwiegende Teil von den thailändischen Frauen her, weil da ist es dann wirklich so, das ist einer der einfacheren Wege, was zu erreichen, ohne dabei jetzt viel arbeiten zu müssen. Thailändische Frauen, Klartext, Prostituierte. Nee, das ist wieder so ein Schwarz- und Weiß-Ding, weißt du, wenn eine Frau in ihrem Dorf wohnt und dort irgendwie in der Landwirtschaft arbeitet und die geht da mit 200, 300 Euro nach Hause, ist vielleicht auch nicht die hellste, keine Ahnung, das lässt man einfach mal außen vor. Und sie sehnt sich nach Stabilität. Mhm. Wie wird sie bei einem älteren weißen Mann, weil ich möchte das jetzt bitte nicht, also was heißt nicht heißen, aber ich kann die Leute nachvollziehen. Ich finde das jetzt auch nicht so toll, es tut mir manchmal sehr weh. Ich habe damals sogar mal eine gefragt, warum sie das macht. Also warum sie und was so hat als sie gesagt? Also, weil die haben ja so eine komische, es gibt ja so verschiedene Abstufungen von Prostitution in Thailand, habe ich festgestellt, was ich sehr faszinierend fand. Ja. Es gibt halt einmal diese ganz knallharte Barprostitution, wo du an eine Bar gehst, dir ein Mädchen aussuchst, dem Barmann, da gibt's dann immer einen Chef, dem legst du ein bisschen Geld hin, löst sie aus, nimmst sie mit nach Hause, zahlst ihr das Geld, fertig. Das ist so die eine Variante. Dann gibt's ja noch diese Singalong Läden, also wo Mädchen auf der Bühne stehen und singen und du sie dann ranwinken kannst und dann leisten sie dir für einen Abend Gesellschaft. Und möglicherweise kommen sie auch mit, aber das ist nicht garantiert. Und dann hast du ja diesen Urlaubsfreundin-Effekt, ja, was ja auch so eine sehr interessante Form ist, fand ich. Also die rennt halt die ganze Zeit mit dir rum im Urlaub, ist deine Freundin, wohnt auch bei dir, ernährt sich auch auf deine Kosten, ab und zu schenkst du ihr immer was oder so und benimmt sich halt, als wäre sie deine Frau für diesen Urlaub. Und die habe ich halt mal gefragt, warum die das macht. Weil ist halt scheiße, weil letztendlich der Typ reist ab und schmeißt die letztlich dann wieder weg, wenn man so will. Und die sagt halt auch, naja, es ist halt erstens, jeder Weiße behandelt mich garantiert besser als jeder Thai. Also der Weiße behandelt mich immer noch besser, selbst wenn er mich schlecht behandelt. Das fand ich eine bemerkenswerte Ansage. Und sie sagte, und es ist natürlich auch immer noch die Mohrrübe, die so vom Kopf baumelt, das Ticket nach draußen. Ne? Das stimmt, Ticket in eine bessere Welt halt. Ja. Im Endeffekt hat sie mehr oder weniger, um es mal ganz plump zu sagen, für eine gewisse Zeit lang ein Leben, was sie normalerweise nicht hätte, in einem schönen Hotel, keine Ahnung, weißt du, und es ist auch immer schön geliebt, so muss man jetzt mal so sagen, es ja, ist klar. Auch immer schön geliebt. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, sie sagte, selbst wenn der Weiße mich schlecht behandelt, behandelt er mich immer noch besser, als jeder Thai mich jemals behandeln würde. Ja, aber das mag unter Umständen sein, aber ich glaube auch Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ja, also und vor allen Dingen wie gesagt, die mit der ich geredet habe, das war auf Koh Samui, das ist eine Touristenregion, da sind auch ganz andere Leute unterwegs als die in Bangkok über den Weg laufen wahrscheinlich. Ja. Von Pattaya ganz zu schweigen. Also ja, Pattaya ist wirklich ziemlich grausig da. Gibt es denn da dann auch eine Infrastruktur, die darauf angepasst ist? Also weil ich natürlich als 30-jähriger Backpacker habe ich ja ganz andere Bedürfnisse als 60-jähriger Frühpensionär, der sich da nochmal irgendwie einen von der Palme wedeln lassen will. Da fragst du mich zu viel, ehrlich gesagt. Kennst du dich mit dem Straßenstrich in Berlin aus? Auch nicht. Von daher. Ich meinte jetzt nicht die Strichinfrastruktur, sondern die Infrastruktur insgesamt in Pattaya. Also ob die auf europäische Senioren eingerichtet ist. Ja, auf alle Fälle. Also es gibt massig europäische Restaurants, insbesondere in Geschmacksrichtung Russisch und Deutsch. Mhm. Es gibt viel Deutschsprachiges. Es gibt in Pattaya zum Beispiel mehrere russischsprachige Fernsehsender. Es gibt dort ausreichend hier Property, also sprich Wohnung, du kannst da Wohnung kaufen, musst kein einziges Wort Thai sprechen. Das geht schon alles seinen Gang. Und das ist bei Deutschen ähnlich. Es gibt eine oder zwei deutsche Zeitungen in Pattaya. Also das ist, ja. Würde man da alt werden wollen? Oder ist das eher eklig? Weil da, ist ja auch ganz nett eigentlich so, ne? Schönes Wetter und so und das Leben ist günstig, du kommst mit deiner Rente besser klar, aber du hast halt wahrscheinlich 90% Lustkreise um dich rum, oder? Guck mal, manche haben auch Freunde, also jetzt nur mal so als Beispiel, keine Ahnung, Mann, 60, alleinstehend, dödelt in Deutschland von seinen 1000 Euro Rente rum, hat das halbe Jahr scheiß Wetter, da tun er wahrscheinlich auch, wenn man älter ist, die Knochen leichter weh oder so. Ja. Und ist alleine und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell eine Frau finden. Und wenn er das Gleiche in Thailand machen würde, bestehen auch durchaus Chancen, dass er relativ leicht irgendwie, jetzt nicht ein junges Mädel, sondern irgendwie eine Frau, keine Ahnung, so um die 40 rum und er kann irgendwie in Shorts mit oder ohne Helm auf einem kleinen Motorroller sitzen, durch die Gegend eiern und kann sich einen Sonnenuntergang angucken und das ganze Jahr über. Es ist es ist halt auch bei den Sachen nicht alles schwarz und weiß. Bei der Einleitung, die du hattest, es gibt noch was anderes, und zwar die, ich kenne das nur von Schwulen, die krassen Läden, wo die wirklich Bums-Shows auf den Bühnen haben und du darfst die Jungs dann mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist witzigerweise, glaube ich, sogar bei asiatischen Touristen wesentlich populärer als bei europäischen. Also da sind jede Menge Aunties aus Singapur da, die das gerne so machen. Dafür ist Thailand auch berühmt in Asien, glaube ich. Was ich weiß für, nicht, wie es Schwulenbums-Shows. Ja, Schwulenbums-Shows und der, also in Asien jetzt speziell, glaube ich, der wilde, braune Buschmann, der ist Auntie aus Singapur richtig schön besorgt. War das jetzt so explizit? Nö, überhaupt okay. Nicht. Wir sind ja, wir sind ja eine Sendung für die ganze Familie. Wir sind ja auch erwachsen. Ich genau, das wird auch gesagt. Nee, also ich glaube, Europäer, die gucken dann immer eher so nach, in Anführungsstrichen, den Thai-Boys. Die sind so irgendwie Anfang 20. Da läuft das, das ist eigentlich analog zu dem, was du erzählt hast mit den Thai-Mädchen. Das ist so das typische Ding, man geht irgendwie aus und in Anführungsstrichen lacht sich was an und hat dann halt so eine Urlaubsbekanntschaft. Da gibt's ein schönes thailändisches Wort für Gig. Gig ist so wie ein Liebhaber. Das kann auch der Liebhaber sein, der neben der Ehe weiterläuft oder beziehungsweise die Liebhaberin. Es ist in Thailand auch relativ populär, dass Ehen, die sind hier zwar monogam und alles, aber das heißt noch lange nicht, dass er da nicht was nebenbei schaukelt. Sie nicht so, aber eher. Also es gibt hier zum Beispiel auch massig sogenannte Curtain-Hotels, Motels, da fährst du mit dem Auto rein, da wird hinter dir ein Vorhang zugemacht und dann hast du dann ein Zimmer für 2 Stunden. Hinter dir? Du fährst mit dem Auto, das ist so wie ein Drive-In-Hotel mehr oder weniger. Ja. Man könnte es sich vom Prinzip her vorstellen wie lauter so Einzimmer-Dinger mit einem Bad drin und wie einen kleinen Carport davor oder so, wo hinten ein Vorhang dran ist. Aha. Und da fährst du mit dem Auto rein, die machen hinter dir den Vorhang zu. Hinter dem Auto? Hinter dem Auto, okay. Den Vorhang zu und dann machst du die Tür zu und hast du deinen Spaß in dem Zimmer und dann nach 2 Stunden haust du wieder ab. Das ist hier eine sehr populäre Variante, auch schon deshalb, weil die Leute ja hier halt normalerweise für eine relativ lange Zeit mit ihren Eltern zusammen, also mit der Familie zusammenkleben. Und wenn dann der Junge irgendwie mit 18 eine Freundin hat oder irgendwas und die wollen mal ihre Ruhe, dann fällt das schwer. Weißt du, wenn da irgendwie die halbe Familie zu Hause ist, da ist nicht so leicht mit ins Zimmer gehen und dann hat Mutti vielleicht noch ein Problem damit. Da ist dann das eine sehr, sehr willkommene Option, glaube ich. Oder okay. Ansonsten halt für die üblichen außerehelichen Liebhabereien. Kommen wir zur Politik. Was ist da los auf den Straßen Bangkoks? Also es gibt eine Regierung. Diese Regierung, die wird angeführt von der Schwester des mittlerweile ausgewiesenen ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawat. Und die haben rote Klamotten an. Und dann gibt's ein Aufständische gegen diese Regierung und die haben schwarze Klamotten an. Das ist alles, was ich weiß. Und ich weiß, dass es Thaksin zu meiner Zeit, also zu um die Jahrtausendwende herum, gab es Thaksin schon und er wurde als das Korrupteste bezeichnet, was überhaupt nur jemals den Erdboden betreten hat. Aber da wusste noch niemand von Berlusconi, glaube ich. Ich glaube doch, damals wusste man schon von Berlusconi. Aber es ist ja in Ländern, also in Entwicklungsländern, sondern sich entwickelnden Ländern, es ist ja Korruption. Entschuldigung, Schwellenländer. Hier sagt man Developing Countries. Ah ja, okay. Egal. Nein, also das allererste ist, wenn man das so in Anführungsstrichen ausländischen Presse liest, also jetzt so zum Beispiel Ospon oder so, da wird immer gesagt, die Eliten, es sind beides Eliten. Das ist bloß die eine Elite, die jetzt momentan in der Regierung ist, die in Anführungsstrichen roten, beziehungsweise ihre Unterstützer tragen gerne rote Klamotten, so hat sich das mal eingebürgert vor 3-4 Jahren bei den Protesten damals, Mist, jetzt habe ich einen Faden verloren, scheiße. Du wolltest sagen, inwiefern die Eliten sind. Ja, stimmt. Vielen Dank. Die sind genauso Eliten wie die anderen auch. Der Witz ist, der gute Herr Thaksin, der hat vor nunmehr 10, 15 Jahren ziemlich viel für die arme Landbevölkerung getan. Er kommt irgendwie aus dem Norden, aus Chiang Mai, er war Polizist und hat so verschiedene Dinge gedreht, hatte auch eine Mobilfunkfirma, hat die sehr gut verkauft Und er hat verschiedene Dinge für die Landbevölkerung getan und dafür ist ihm die Landbevölkerung halt dankbar. Das bürgert sich so ein und das ist hier die Mentalität ist, man ist dann dafür sehr tief dankbar und sehr lange dankbar. Mhm. Und was halt normalerweise als die Elite bezeichnet wird, dass die momentane Opposition, das ist die Democratic Party, die sind im klassischen Sinne jetzt eher Leute aus dem Süden, also jetzt sehr verallgemeinert eher Leute aus dem Süden von Thailand, wo auch ein bisschen mehr Geld da ist. Und eine ganze Menge Leute aus Bangkok und dort auch, also man kann sagen, dass alle Leute, die älteres Geld haben, in Anführungsstrichen insbesondere Thai-Chinesen, dass die von der politischen Einstellung her halt zu dieser Democratic Party gehören, weil die auch davon profitieren, dass es hier günstige Arbeitskräfte gibt. Also so ein bisschen, wenn man das auf europäische oder deutsche Verhältnisse übertragen wollen würde, ist die amtierende Regierung mit den roten Unterstützern, sind die Sozialdemokraten und das, was gerade in der Opposition ist, sind die Konservativen. Also die Roten, könnte man so ausdrücken. Also die Regierung, die jetzige Regierung verspricht Wohlstand für alle, die Opposition verspricht Wohlstand für die schon Wohlstand haben. Der Witz ist, dass die momentan wirklich demonstrieren und die machen überhaupt keine Aussagen. Die haben eine Aussage gemacht, was sie gerne mit der Regierung wollten, aber selbst da sind sie nicht konkret geworden. Da können wir nachher gerne nochmal später drauf eingehen. Vom Prinzip her ist es so, bloß der Graben dazwischen, der ist sehr, sehr groß. Also der ist, ich glaube, um das mal zu vergleichen, das ist vielleicht so ein bisschen eher so wie in Deutschland vor 100 Jahren. Ja. Also jetzt nicht so prähistorisch, sondern einfach der Graben. Ja, klar, aber damals gab es ja auch schon eine Sozialdemokratie, die gesagt haben, wir brauchen mehr Rechte für Minderheiten, wir brauchen Zugang zu Bildung, Aufstiegschancen und sowas alles. Würde ja, der Witz ist bloß, also dass das Problem ist, diese Leute, die dort die Proteste gemacht haben, die hatten einen guten Grund, die haben mehrere gute Gründe. Das Problem ist, die Frau ist damals angetreten, offiziell, um für Thaksin auszuführen. Das hat Thaksin in Live-Schaltungen auf diesen Wahlveranstaltungen selber so durchgesagt. Das ist das Erste. Das heißt, sie ist mehr oder weniger die Schwester vom Antichristen. Das heißt, Thaksin regiert weiter durch seine Schwester. Genau. Und das eigentliche Problem ist, die haben politisch ziemlich viele Fehler gemacht. Die haben, also das ist so, das ist... Die haben falsch subventioniert, dann haben sie Kredite gegeben und das hat alles nicht so richtig funktioniert und dann haben sie versucht, was durchzudrücken im Parlament mit einer Abstimmung, was sie zuerst anders angegeben hatten und aber im Endeffekt darauf hinauslief, dass Thaksin straffrei zurück nach Thailand kommen kann. Mhm. Und da ist den Demokraten einfach der Kragen geplatzt. Warum sollte er bestraft werden? Oder weshalb haben die den überhaupt ausgewiesen damals? Also die offizielle Begründung war, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, ob es die offizielle war. Das ist die Begründung, die ich sehr oft von Thais gehört habe, gerade damals, war es halt relativ frisch gewesen, als ich nach Thailand gekommen bin. Und da war die Begründung der Thai-Leute, dass er sich für wichtiger gehalten hat als der König. Mhm. Er wolle den König nicht nutzlos machen, aber halt irgendwie sowas in der Art. Das Witzige ist, das habe ich von einer halben Woche nochmal gehört. Das habe ich schon, das hatte ich eine ganze Zeit lang nicht mehr gehört. Aber das ist ja nun nichts, also ich meine, Thailand ist ja doch ein Rechtsstaat, also zumindest habe ich das so kennengelernt. Klar gibt es da Korruption auf lokaler Ebene und so. Thailand ist eine theoretisch eine Monarchie. Ja, das ist mir klar, aber eine Monarchie kann ja auch ein Rechtsstaat sein. Und in einem Rechtsstaat musst du ja dann doch wenigstens eine juristisch saubere Begründung haben, wenn du jemanden rausschmeißt. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, der will den König überfliegen. Also wenn du das Militär willst, wenn du das Militär bist, nicht. Und wenn du gerade in so einem Land wie Thailand, wenn du rumsuchst, findest du immer irgendwas. In dem Fall haben sie was gefunden, weil es war halt eine offensichtliche Korruption. Der hat irgendwie für ein Nachbarland, ich krieg's nicht mehr zusammen, welches es war, sagen wir jetzt einfach mal Burma, ich weiß es aber nicht mehr, welches war, hat ja mit seiner Telekom-Firma sich einen Vertrag geangelt für das 3G-Netz und hat, glaube ich, sogar Staatskredite gegeben, die relativ schlecht waren. Eigentlich nur, um sich das Geschäft einzusacken. Okay, das heißt, er ist letztendlich, also es gab ein richtiges Urteil, aber seine Ehre haben sie ihm genommen, indem sie behauptet haben, er wolle den König überflüssig machen. Also das war ja, so, genau. Okay, verstehe. Also das war einer der Gründe. Im Endeffekt, er war aus dem Land raus und die haben die Tür hinter ihm zugemacht. Ja. Mal ganz böse formuliert, und dann ist das Militär hier auf den Straßen gegangen und hat seine Partei mehr oder weniger, also seine Partei wurde verboten und das Militär ist auf die Straße gegangen. Und hat die Leute aus den Government Offices vertrieben. Das Internet wurde abgeschaltet, damals auch in der Zeit. Das ist mir gesagt worden von Leuten, die damals hier schon gewohnt haben. Und also nebenbei, er hat eigentlich noch ob das schlimmer ist, weiß ich nicht. Er hatte, ich glaube, Anfang der Tausender einen Krieg gegen Drogen geführt. Insbesondere oben im Norden, da gibt es eine ganze Menge Drug Trafficking und dabei sind 2000 Leute umgekommen insgesamt. Aha. Das wird von, manchmal steht es in ausländischen Medien drin, aber nicht so sehr. Also das Komische ist, es gibt, wenn man auf CNN und auf dem Spiegel liest, da kriegt man manchmal einen sehr komischen Eindruck. Es ist, also erstens, die Stadt ist hier nicht irgendwie in Flammen oder so. Es ist, als ob in Berlin im Regierungsviertel was sein würde, das merkt man in Friedrichshain auch nicht mehr. Ja. Und Bangkok ist wesentlich größer, das weißt du ja auch. Das ist so ein Bangkok hat je nach Zählung irgendwas zwischen, sagen wir einfach mal zwischen 9 und 15 Millionen, das kommt wirklich auf die Zählung an. Und es ist ein bisschen stärker verdichtet als sowas, als Berlin. Also an den Ländern franzt es aus, wie auch in Berlin. Und es verläuft sich hier wirklich. Und es war am Anfang eher so gewesen, dass die königstreue Mutti die Tochter unter den Arm genommen hat und dort hingefahren worden ist. Der Fahrer währenddessen wahrscheinlich schön im Auto geschlafen hat, wie sonst auch immer. Und Mutti ist dann halt mit ihrer Tochter da hingegangen, hat lustvoll eine kleine Thai-Fahne hochgehalten und in eine Trillerpfeife geblasen. Mhm. So hat das angefangen. Und der Grund also war eine, halt eine Demonstration gegen, also die dieses Ganze, also die hätten diese Aufstände oder diese Demonstrationen einfach abstellen können, indem sie gesagt hätten, okay, Thaksin bleibt draußen. Oder wie? Theoretisch ja. Also der Witz ist, wie das genau passiert ist. Es war sehr witzig. Also die haben anfangs, haben sie das anders eingereicht. Wie, weiß ich nicht genau, das habe ich auch erst vor ein paar Tagen gehört, das muss nicht unbedingt stimmen. Was auf alle Fälle stimmt, ist, dass sie die Abstimmung morgens um 4 durchgeführt haben und die ganze Koalition, es ist ja nicht nur eine Partei, die ganze Koalition haben das halt einstimmig durchgedrückt. Und selbst wenn es zur normalen Geschäftszeit eine Abstimmung gewesen wäre, hätte die Opposition, also in dem Sinne Demokraten, die Gelben /Schwarzen nichts dagegen machen können. Der Witz war gewesen, als das angefangen hat mit den Demos, es gibt, glaube ich, 500 Sitze im Parlament und dann gibt es nochmal oben drüber 150 normale Senatoren. Mhm. Und da hieß es nach einer Woche von diesen Senatoren, dass sie das nicht durchgehen lassen würden. Aber manche Leute haben schon davor gemunkelt, die hatten dann halt so eine schöne Steilvorlage, dass sie nicht aufgehört hatten mit den Demonstrationen oder halt dann mit diesen Outings. Das ging dann immer weiter. Das ging zuerst über verschiedene so spontane Gatherings, wo sich dann alle Leute getroffen haben, meistens um 12.34 Uhr mittags auf irgendwelchen großen Kreuzungen und haben dann irgendwie lustvoll die Trillerpfeife geblasen. Da waren auch schon eine ganze Menge Leute da. Aber richtig festgesetzt hat sich's wie immer am Democracy Monument. Das ist für Leute, die schon mal in Thailand waren, vielleicht waren sie nicht am Democracy Monument, das ist nicht weit weg vom Palast und von Wat Pho. Das kennen vielleicht ein paar Leute, die schon mal in Bangkok gewesen sind. Wat Pho, das ist dieser große berühmte Tempel, wo Touristen wahnsinnig gerne hingehen, um sich da massieren zu lassen. Der berühmte Wat Pho-Tempel. Warum? Und in der Ecke ist das halt, das ist relativ lokal, das ist genau der Punkt. Und der Witz ist dann halt, es gibt von dieser demokratischen Partei gibt es einen guten Menschen, der heißt Suthep, und der hat sich irgendwann vor circa einem Monat oder so dazu entschlossen, seine Parteiämter niederzulegen und diesen Protest anzuführen. Der gute Mann ist nicht unbestritten, weil der hatte schon eigene Korruptionsskandale und ich weiß auch von Thais, die eigentlich in Anführungsstrichen eher dem Establishment angehören, also die eher für die Demokraten sind, dass sehr viele Thais ziemlich genervt von dem Typen sind, weil er sich gerne an die Spitze drängelt und weil er gerne laut schreit. Und der hat sich als Protest zum Protestführer ernannt, mehr oder weniger. Scheint ja zu funktionieren. Also die Proteste hören ja nicht auf, ne? Der Witz ist, ich... Oder funktionieren also, sie trotz seiner Anwesenheit? Er heizt die Leute auf alle Fälle an. Also er bringt auf alle Fälle mehr Leute. Das ist, wenn Thais mögen das ganz gerne, dahin zu gehen, wo schon welche sind. Mhm. Das ist, wenn hier eine neue Mall aufmacht, da sind dann auf einen Schlag dann immer ganz viele. Das ebbt dann so nach einem Vierteljahr ab oder so. Und das ist da genau das Gleiche. Insbesondere, wenn da jemand laut schreit. Das war bei den Demonstrationen von den Rothemden in 2010 ziemlich genau das Ähnliche. Obwohl denen dann vorgeworfen ist, dass die Leute dann irgendwie angekarrt werden und gratis was zu essen bekommen. Das war aber bei den Gelben auch. Das hat aber eher so den Charme von einem Sit-In. Das ist wirklich, das ist entspannt. Da gibt's was zu essen. Teilweise geben die sich gegenseitig Massagen. Es ist halt eher so ein bisschen Volksfeststimmung. Der Thai an sich, um wieder bei dem Thai zu bleiben, der Thai an sich ist nicht jemand, der zur Gewalt neigt. Mhm. Da, es ist halt einfach der Buddhismus. Die Leute sind ein bisschen anders drauf. Friedfertig, die lassen es dann eher liegen. Der Witz ist, dass wahrscheinlich sich dann dadurch halt auch, wie man es bei Demonstrationen in Deutschland kennt oder halt jetzt in Berlin, der schwarze Block mit da ansammelt. Mhm. Und der schwarze Block, als es dann zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei kam, war Omi dann nämlich weg und der schwarze Block war noch da. Und die haben sich dann auch gegenseitig beschuldigt noch und nöcher, dass die Polizei unnötig Gewalt eingesetzt hätte und so weiter und so fort. Warum sagt der König eigentlich nichts? Oder sagt er was und ich hab's nur nicht mitgekriegt? Also der Witz ist, da zur Aufklärung, heute ist der 6. Dezember und gestern war der 5. Dezember. Gestern war der Geburtstag vom König. Das heißt, die Proteste haben ausgesetzt, einfach nur aus Respekt mehr oder weniger. Die haben das echt, also die prügeln sich mit den Bullen und sagen, okay, heute hat der König Geburtstag, heute wird sich nicht mit den Bullen geprügelt. Nein, also die haben sich am Montag mit den, wenn ich es richtig zusammenkriege, die haben sich am Montag mit den Bullen geprügelt. Am Dienstag hat die Yingluck was gesagt, was ein bisschen danach klingt, als ob sie einknicken würde. Auf alle Fälle war es eine sehr starke Deeskalation. Und da gingen dann die Bilder auch um die Welt, weil die Leute haben sich wirklich beinahe heulend in den Arm gelegen, dass der Stress endlich vorbei ist. Bloß das Problem ist, das ist wieder, da ist der Anführer, das reicht Zutep nicht. Der macht da weiter. Der sagt nämlich, das hört für ihn nicht auf, bis A, dass die momentane Regierung weg ist. B, eine Übergangs, dass Wahlen ausgesetzt werden. Ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Also mehr oder weniger, dass die Wahlen ausgesetzt werden und dass sowas wie ein Rat eingesetzt wird, der aber nicht legitimiert ist. Und der Witz ist, das verstößt sogar gegen die Thai-Verfassung. Mhm. Warum würde er das wollen? Macht er halt. Ja, jeder vertritt seine eigene. Come on, das hast du in Deutschland aber auch. Ja, aber hier hat noch keiner gefordert, dass die Wahlen nicht stattfinden. Also die Demokratie auszuhebeln. Nein, aber das ist, nee, also der Witz ist, dass das, was hier in Thailand eigentlich schon seit langer Zeit passiert, eigentlich seit Thaksin weg ist. Die haben, guck mal, die, also jetzt, um wieder bei dem einfach ganz farbenfroh, bei dem Farbenschema zu bleiben. Oh Gott, Thaksin war rot. Thaksin war weg 2006. Dann gab's bis von, oh Gott, 2006 bis 2008 eine Militärregierung. Mhm. Die war eigentlich auch gelb. Gelb? Gelb, ja. Das ist jetzt eine neue Farbe. Wir haben rot und schwarz bisher gehabt. Ja, also der Witz ist, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, schwarz war mal gelb. Okay. Gelb ist die Farbe des Königs, gelb ist die Farbe der, was man bei uns das Establishment nennen würde. Mhm. Das ist mehr oder weniger hier gelb. Das heißt, Königstreue, was da jetzt auch ein bisschen übertrieben ist, weil eigentlich ist jeder Teil treu dem König, so ist denen das eingebläut worden, insbesondere innerhalb der letzten 20 Jahre, aber vorher war das nicht ganz so stark. und halt, dass die gut betuchteren Leute, das oder halt die Leute, die es sowas bringen wollen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist halt, da ist so der prinzipielle Unterschied. Es ist halt mehr oder weniger ganz blöd formuliert die Oberschicht. Es ist nicht die Oberschicht, aber sagen wir jetzt einfach die Oberschicht. So, die königstreue Oberschicht, zu der das Militär auch gehört. Die Armee gehört da theoretisch mit dazu. Die Polizei steht eher so ein bisschen auf der Seite der Roten, weil Thaksin war mal Polizist. Das ist alles nicht so einfach hier. In Thailand ist nie was einfach. Und die haben Thaksin rausgeschmissen 2006. Bis 2008 hatten wir eine Militärregierung. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ob 2008 eine andere Wahl gewesen ist, aber dann war es jedenfalls gelb, in Anführungsstrichen, und da war Apesit am Dreher. Wer? Apesit. Apesit, der Sutip, der jetzt auf den Barrikaden steht, der war damals Deputy Prime Minister. Und der Apesit, der war damals der richtige Prime Minister. Halt ein anderer Kopf. Ich weiß nicht genau, ob er in Großbritannien aufgewachsen ist. Auf alle Fälle hat er da studiert. Ist charmant, hat so ein bisschen den Charme von Schwiegermutter-Typ. Also Schwiegermutters Liebling. Deshalb haben ihn auch umso mehr Leute gemocht und mögen ihn immer noch. Also ich sehe massig von Freunden und Bekannten auf Facebook, we support PM Apesit Reposts, obwohl der Typ schon gar nicht mehr PM ist, seit irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahren. Der Witz ist, Leute, die darauf Lust haben, den kann ich empfehlen. Es gab vor ein paar Tagen, müsste man mal googeln, es gab ein Interview von der BBC mit der Chinawat und dem Apesit. Und das ist sehr interessant, weil die Chinawat, die stammelt sich einen ab. Also die Frau, die jetzt halt Prime Ministerin ist. Die stammelt sich in einem sehr miesen Englisch was ab. Und der Apesit ist wesentlich geschmeidiger, weicht aber jedes Mal auf die Frage von dem BBC-Reporter aus, wenn es darum geht, hey, sie wollen eine unlegitimierte Regierung einrichten, was soll denn das? Wie denken sie sich das? Weil das ist nämlich der Witz, die haben keine Antwort drauf. Die wollen das, haben aber keine Antwort drauf. Apesit ist immer noch der Oppositionsführer sozusagen, oder wie? Apesit ist der Oppositionsführer, pardon. Aber warum reißt Sutep dann das Maul so weit auf? Weil Sutep der Mann fürs Dreckige ist. Ah, okay, weil der im Zweifelsfall geopfert werden kann, wenn die Revolution glückt. Genau, also er ist offiziell von seinen Parteiämtern zurückgetreten. Also er ist nicht mehr für die Demokraten, aber es gibt noch die, oh Gott, wie hießen die? PAD. People's Alliance for Democracy. Und das ist so, die gehören mit zu den Demokraten im Parlament, sind aber eher so, das sind halt die Leute, die auf die Straße gehen. Das ist alles sehr komisch. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Es war 2010 eine andere Wahl. Und, nee, anders, falsch. 2010 waren die blutigen Proteste. Die sind wahrscheinlich vielen Leuten auch noch bekannt. Da war auch wieder Notstand und Ausgangssperre noch und nöcher. Ich habe das in den ganzen Jahren jetzt, glaube ich, hier schon 3 oder 4 Mal erlebt, dass sowas gewesen ist. Und damals waren es primär halt die Roten, die wie immer angestachelt von Thaksin. Also sprich, es waren eine ganze Menge Bauern aus dem Nordosten und oben aus Chiang Mai, also richtig aus dem Norden. Und die sind busseweise und scharenweise nach Bangkok gekommen und haben hier auf einer großen Kreuzung mehr oder weniger kampiert. Also die hatten eine angemeldete Demo, sind dann aber nicht weggegangen. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie, keine Ahnung, irgendwo Friedrichstraße, Kreuzung, Ecke, irgendwas. Und die haben das halt am Wochenende als offizielle Demo gehabt, sind dann aber einfach nicht weggegangen und die haben so, also die Regierung damals, die damals gelbe Regierung hat meiner Meinung nach den großen Fehler gemacht, dass sie die nicht weggeschubst haben und dann sind es halt immer mehr geworden. Das hatte dann einen richtig großen Campingcharakter. Es war überhaupt nicht, ich bin da durchgelaufen durch einen Zufall damals, das hat wieder mal überhaupt nichts mit Gewalt zu tun gehabt, aber irgendwann wollten die dann halt weg haben. Also das hat sich auch angekündigt, dass es da keine Bewegung gibt und dann kamen gelbe Unterstützer an, also halt Regierungsunterstützer haben sich mit denen angelegt, zuerst mit Worten, dann so ein bisschen so mit Handgemenge, aber auch nicht viel. Gelbe Protester haben damals, vielleicht können sich da noch heute dran erinnern, der Flughafen in Thailand war mal zu, das waren gelbe Protester, die machen sowas sehr gerne, wie jetzt halt auch die Regierungsgebäude. Also Infrastruktur lahmlegen. Infrastruktur. Ist ja clever auch. Also ich frage mich ja auch, warum das in Deutschland nicht viel häufiger passiert. Ich erinnere mich nur daran, dass vor ein paar Jahren mal ein paar Tamilen in Frankfurt sich einfach auf die Gleise gesetzt haben. Und dann ist praktisch ab dem Main südwärts der gesamte Bahnverkehr zusammengebrochen. Ist auch nicht schlecht. Ja, einfach so ein paar hundert. So, nee, wir machen jetzt hier mal Demo. Hm? Nee, also das Ding damals ist so ausgegangen, dass sie halt gewaltsam räumen wollten. Es ging ein großes Einkaufszentrum, das Central World, in Flammen auf, was auch ein bisschen unbegreiflich ist, dass sie das nicht hingekriegt haben, damals das Feuer auszumachen. Und noch so ein paar andere Sachen. Und es sind halt, es ist damals scharf geschossen worden. Mhm. Und da ist, glaube ich, ein Journalist draufgegangen. Das ging damals auch gut um die Welt. Und halt diverse Leute. Also halt die diverse von den Protestierern, insbesondere die Roten. Aber der Witz ist halt, dass damals von dem in Anführungsstrichen Establishment, den Gelben, diesen armen Bauern halt vorgeworfen worden ist, dass sie sich haben anheuern lassen mit Geld, dass sie wirklich organisiert in die Stadt gekarrt worden sind und so weiter und so fort. Zu einem Teil ist da was dran. Mhm. Aber es ist da nie so stark was dran, wie die es immer sagen, weil das ist so ein bisschen, also jetzt in der ganzen Zeit, das geht so ein bisschen durch die Gesellschaft, und da verhärten sich auch so im Freundeskreis die Fronten, und dann ist man entweder dafür oder dagegen. Das heißt, wenn man gelbe Freunde hat und nicht deren Meinung ist, dann ist man, du bist einer von den Roten. Mhm. Und insbesondere mein Bekanntenkreis ist nun mal mehr gelb, obwohl ich jetzt mit denen nicht wirklich was am Hut habe, mit dem Politik, bla bla, egal. Und da hörte ich dann mehrfach diese Leute klagen, oh ja, oh Gott, mein ganzer Bekanntenkreis, meine ganzen Leute in Europa und so weiter, die sind alle rot. Nee, das Problem ist einfach, dass diese Leute, für die ist das normal, Bedienstete zu haben, die man mit 200 Euro im Monat nach Hause schickt. Das ist für jemanden in Europa nicht normal. Es ist auch für jemanden in Europa nicht normal, dass man selber einen Mercedes fährt und der Low-Labor-Stuff in der Firma irgendwie für 180 Euro im Monat arbeiten geht, 6 Tage die Woche. Die machen keinen besonders hochqualifizierten Job, die sind wahrscheinlich auch nicht besonders helle, aber trotz alledem gehen die halt damit nach Hause. Und eine der Sachen, wofür die Regierung die halt jetzt am Zuge ist, also auch Regierung sehr stark kritisiert worden ist, die Regierung Shinawat, die eigentlich Thaksin ist, sehr stark kritisiert worden ist. Die haben einen Mindestlohn eingeführt, ich glaube von 5.500 Baht im Monat. Mhm. Dafür haben die sehr viele Schläge bekommen. Die haben Reis subventioniert, beziehungsweise einen Mindestpreis festgesetzt oder irgendwas in der Art. Und dadurch ist der Reis zu teuer geworden. Und Thailand macht auf alle Fälle mit Agrarexporten mehr Geld im Bruttoinlandsprodukt als mit dem Tourismus. Mhm. Der Thai-Reis, der geht über die ganze Welt, insbesondere halt in Asien. Und der war halt so teuer, der verkaufte sich nicht mehr. Dann lag er lange rum, dann war er nicht mehr frisch, dann wollten das recht keiner mehr haben. Dann hat die Regierung ihn aufgekauft, hat ihn auf Halde gelegt und dann kamen die üblichen Überschwemmungen nach der Regenzeit und dann ist er nass geworden, da konnte man wegschmeißen. Dass Leute damit ein Problem haben, kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist halt das ist Unfähigkeit. Das ist Murks, genau, ja, der genau. Punkt. Ja, genau, das ist Murks. Das ist das, wo dann die Gelben hier sagen, denkt da mal logisch drüber nach. Wenn das in Europa oder in UK passieren würde, da würden die Leute auch auf die Straße gehen und sagen, ihre Regierung ist scheiße, die muss weg. Ja. Das ist Der Witz ist, was die wissen, dass da eine relativ große Chance besteht, dass wenn eine neue Wahl wäre, die Roten wieder drankommen würden. Und das wollen die Gelben natürlich nicht haben. Also aber die Schwarzen, warum würden die wieder drankommen? Weil die so viel für die Landbevölkerung getan haben und die Landbevölkerung in der Überzahl ist? Ja. Okay. Könnte man so ausdrücken. Also ich glaube jedenfalls, es wäre. Aber dann ist doch genau die Partei, die sich demokratisch nennt, das Gegenteil davon, weil. Ja, das hören die aber nicht gern. Ach so. Die sagen dann, das habe ich mehrfach in der Blogosphäre gelesen, unter anderem witzigerweise auch Kommentare auf Spiegel, die so waren, dass man ungebildeten Leuten kein Wahlrecht geben sollte, vorerst. Das ist ein Ding, oder? Genau, und wer bestimmt, was Bildung ist und was nicht? Das ist eine andere Frage. Der Spiegelkommentator. Genau. Wahrscheinlich der Spiegelkommentator oder die Kommentatoren in der Bangkok Post. Oder halt generell, die Leute sind gebildet, die von Papis Geld in Großbritannien oder in den USA studiert haben und dann hier zurückkommen und sich ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die würden ohne das Geld ihrer Eltern in der freien Wirtschaft nicht existieren, also zumindest nicht irgendwie mit einer Wohnung starten, die eine halbe oder eine Viertelmillion Euro kostet mit einem teuren Auto. Und das vergessen die, und die haben halt irgendwie keinen Bezug zu der Realität von den anderen Leuten. Wenn die letztendlich gerne die Demokratie abschaffen wollen würden, was hätten sie denn dann gerne für eine Staatsform? Das ist eine gute Frage. Also das. Also klar, es ist im Prinzip ist es eine Monarchie, aber der König hält halt's Maul. Außer wenn mal wirklich ein Machtwort gesprochen werden muss, dann macht er es hoffentlich. Und also anscheinend ist es noch nicht so weit, dass ein Machtwort gesprochen werden muss. Das Problem ist, dass der Anführer Suthep in einem Interview, oder halt, er gibt immer Ansprachen, man könnte auch sagen, er Hasspredigen, das kann man sich überlegen, wie man will, der hat am Montag oder am Dienstag halt diese Theorie rausgebracht, dass er nicht nur Neuwahlen will, also nicht nur, dass die Regierung abtritt, sondern er will halt sowas in der Anführungsstrichen wie einen Ältestenrat oder irgendwas. Und der Witz ist, er ist dort nicht genau konkret geworden. Die Regierung hat natürlich sofort, weil die auch ihre Macht erhalten wollen, hat natürlich sofort irgendwie gesagt, nee, das machen wir ohnehin nicht. Dann haben sie gesagt, das geht auch mit unserer Verfassung nicht. Dann haben die paar Intellektuellen, die es in Thailand gibt, so Leute von der Chula-Universität, glaube ich, waren das, haben sich auch dagegen ausgesprochen, total. Er hat damit auch total schlechte Publicity eingesackt international, halt auch wie man in diesem BBC-Interview gesehen hat. Und es klingelte, ich habe heute in der Nation, in der Bangkok Post, es gibt zwei große englischsprachige Zeitungen in Thailand und ich weiß manchmal nicht genau, welche Geschmacksrichtung die vertreten, deshalb versuche ich mal beide zu lesen. Und in der Bangkok Post war ein Artikel drin, dass sich selbst momentan bei den Protestern, bei den Protestierenden da irgendwie leichte Fragezeichen hochkommen, wie das eigentlich gehen soll. In der Nation hingegen war ein Artikel drin gewesen, dass die sich das sehr wohl vorstellen können, indem sie einen Paragraphen ändern und mit den anderen zwei an würde das ja gehen. Da sieht man dann schon wieder das Geschmackle von den Medien, auch hier lokal, das ist sowieso ein ganz eigenes Thema. Und die wissen selber nicht so richtig, was sie wollen. Und der Witz ist halt, vorher waren es halt eine Menge Leute, die waren nicht so sehr schwarz, die waren halt eher gelb, halt wie Mutti, bla bla bla. Die sind aber abgehauen. Und weil es gewalttätig geworden ist, dann war der Königsgeburtstag. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, zu welchem Anteil die wiederkommen werden, weil es war halt nur heute. Und ich habe so ein bisschen rumgelesen und es sah nicht so aus, als ob die wiedergekommen wären. Mhm. Also es könnte durchaus sein, das wird sich, keine Ahnung, Anfang nächster Woche wahrscheinlich zeigen, dass die Mutti mit ihrer Tochter fernbleibt. Und dass dann der große Trend der Bangkoker Bevölkerung, dahin zu gehen und lustvoll in die Pfeife zu blasen, sich getreten hat. Ja. Und dann wird dann wahrscheinlich nur noch der schwarze Block übrig sein. Und das sind vielleicht, keine Ahnung, das ist je nach Schätzung, das ist mal so irgendwas zwischen 3.000 und 30.000 Leuten, je nachdem, wer es schätzt. Das sind aber nicht wenige. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie 300. Nee, das sind mehr. Aber da muss man dazu sagen, um in Thailand Leute zu mobilisieren, da brauchst du nicht viel für. Mhm. Da brauchst du wirklich nicht viel für. Also das ist, wenn man irgendeinen sehr komischen halbseidenen Soap Opera Star von Einkaufszentrum stellt, macht das innerhalb eines halben Nachmittags blub und du hast 1000 kreischende Teenager da. Und dann fällt das, wenn man die Fahne hochhält und gegen den Antichristen der Besserverdiener wettert, da brauchst du nicht viel für. Und der Witz ist halt wirklich, dass eine Menge von den Leuten, die, das ist so was ich nicht ganz verstehe, weil eine Menge von diesen Leuten, also das heißt von diesen Leuten, halt von reicheren, gebildeteren, die sagen, Thaksin hat eine Menge gute Sachen für das Land getan. Gleichzeitig hassen sie ihn aber so. Und das ist nicht nur, dass der korrupt wäre. Ich habe es bis heute noch nicht ganz verstanden, an welchem Punkt das umgekippt ist. Tja. Weil der hatte früher auch vor den Reicheren noch Sympathien. Und es wird wahrscheinlich, es wäre eine logische Erklärung, weil Thais sind wirklich sehr emotional, wenn es um den Palast geht. Und es könnte wirklich sein, dass er, vielleicht weiß jemand eine Begründung dafür und schreibt das bitte später in die Kommentare rein. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen, dass der wirklich gegen den Palast gewettert hat, dass es dafür dann halt auch wirklich jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, eine gute Source gibt, also eine gute Quelle, weil das Problem bei diesen ganzen Dingen ist, eine gute Quelle zu finden, die wirklich glaubwürdig ist. Das heißt, es muss das muss mindestens bei der DPA und bei Reuters gleichzeitig drinstehen. Ansonsten würde ich, es ist wirklich so, also es ist nicht nur so, dass Sachen beschönigt werden, sondern da werden wirklich Sachen teilweise hanebüchen. Also der Witz ist halt, die Gelben, also halt das Establishment, die haben sich in 2010 darüber aufgeregt, dass die dummen Bauern von der Propaganda und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir 2013 und jetzt machen die genau das Gleiche. Die lassen sich in Facebook-Posts über die Demos falsche Besucherzahlen, völlig abstruse Fantasiezahlen und dann so Durchhalteparolen und reposten das und so weiter und so fort. Und dann die haben uns da angegriffen. Man weiß manchmal gar nicht mehr so richtig, was passiert. Und die ausländischen Medien stecken da auch nicht wirklich tief mit drin. Das ist so ein Ding. Das ist wirklich nicht einfach hier in Thailand manchmal. Es gibt hier wirklich kein Universalrezept. Und der Witz ist, selbst mit Neuwahlen, das eigentliche Problem ist der Graben in der Gesellschaft. Und es gab heute Morgen auf Sponnen, weil halt gestern der Thai-Geburtstag war. Wenn den jemand lesen will, einfach Google, Spiegel, Geburtstag, Rebellion macht Pause. Und das war mehr oder weniger, da kommt man dann auf den Artikel, Thailands Rebellion macht für den König Pause. Und der fasst das ganz gut zusammen. Jetzt nicht so im Detail, geht aber auch im letzten Abschnitt unten auf was anderes ein, weil der Witz ist, der König ist jetzt 86 Jahre. Er ist wahnsinnig beliebt in der Bevölkerung. Er hat wirklich viel für die Bevölkerung getan, insbesondere für die arme Bevölkerung. Darüber wird auch gerne vergessen, dass der Palast ziemlich reich ist. Aber das Problem ist wahrscheinlich einer der vielen Gründe, dass man sagt, er möge lange leben, weil danach wird es nicht besser. Also der gute Mann hat einen Sohn, der nicht sehr gemocht wird, und der gute Mann hat eine Tochter, die gemocht wird, aber die theoretisch nicht rankommen könnte. Und es gibt in der ganzen Historie von dem Königshaus, wie bei allen Sachen, wie auch im Vatikan, da gibt es immer ganz komische Geschichten, dass Anwärter ganz komisch gestorben sind, dass das Oberhaupt eher milde gestimmt ist, aber dass die offizielle Policy ist, dass der in Anführungsstrichen Majestätsverrat oder einfach nur Nichtrespektierung doch sehr stark verfolgt wird. Und das ist so, das ist hier genau das Gleiche. Das ist der, also das Schöne ist, in Thailand gibt es auch eine Taskforce, die den ganzen Tag lang, das glaube ich sind so knappe 150 Leute oder so, die machen den ganzen Tag lang nichts weiter, als durch thailändische Internetforen zu stöbern und zu gucken, ob da irgendwelche komischen Posts drin sind. Wo bei uns rumgeschrien worden ist mit der Vorratsdatenspeicherung. Ja. Theoretisch, wenn du hier in einem Café, theoretisch, das ist die Rule, wenn du hier in einem Café dir Internet holst über Wi-Fi, musst du deinen Namen und deine Telefonnummer hinterlegen oder irgendwie so. Ach, damit, wenn ich da reinschreibe, der König ist doof, damit dann... Genau. Die haben dann nämlich die IP... Damit gehen die zu dem Provider. Der Provider sagt denen, welche Telefonnummer das war halt und so weiter und so fort. Dann gehen die zu dem Café und das Café muss nachweisen, dass die es nicht waren. Ja. Und das ist Gesetz in Thailand. Bangkok hat, ich weiß nicht wie viele Abermillionen von Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Das würde in Deutschland überhaupt nicht gehen. Also da wäre das auch scheiße. Da kommen wir auch noch hin. Da kommt ihr noch hin, aber da wird auf alle Fälle mehr dagegen gedrückt. Ja. Und der Witz ist, es gab halt, als diese Taskforce damals eingerichtet worden ist, stand, ich glaube auch, das war damals auf Heise, stand auch, dass es Telefonnummern gibt, wo man anrufen kann und direkt Leute denunzieren kann. Das ist wie im Osten. Du musst es im Osten eigentlich nur irgendwie den richtigen Leuten sagen, dass der Republikfrucht plant und der ist weg. Und hier musst du nur sagen, dass der, keine Ahnung, Taxin mag und irgendwie ein Foto vom König verbrannt hat oder so, und dann ist der theoretisch auch erstmal weg. Das ist nicht so ohne weiteres. Und wenn wir bei komischen Sachen über Thailand sind, zum Beispiel im Fernsehen, Alkohol und Zigaretten, ja, ist maskiert, siehst du nicht. Das ist, wenn du, das heißt, wenn du einen amerikanischen Film siehst, hier im Fernsehen, auf HBO oder so, da ist eine Maskierung, also halt so ein kleiner runder Punkt, so geblurrt, über der Bierflasche, wenn die gerade einer trinkt, oder über der Zigarette, die gerade einer raucht. Das wollten sie im Kino auch machen, damit sind sie auch nicht durchgekommen. Also so richtig so verpixelt, also ja. Und der Witz ist, ich hatte heute wegen der Figur, das ist doch ein wahnsinniger Aufwand, da müssen doch Leute sich das angucken und das klicken und ja, aber du, weißt du, ich ach Kinders, das ist halt so, wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, das ist noch nicht so lange, das ist so seit ach Gott, 3 Jahren oder so. Also, dass so Thais wahnsinnig open-minded sind, würde ich ehrlich gesagt gar nicht immer sagen. Thais regen sich nicht drüber auf, weil die sich nicht gerne über Sachen aufregen. Das hat nicht wirklich was mit Toleranz zu tun. Weggucken hat nichts mit Toleranz zu tun. Nee, das ist Gleichgültigkeit. Ja, das weiß man ja. Ja, das ist so. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Das macht ja die Mentalität der Leute aus. Aber das ist halt eher so die Sache. Wie ist denn eigentlich dann mit der Pressefreiheit in Thailand? Wenn du sagst, es gibt keine vernünftigen Quellen, auf die man sich verlassen kann, gibt's eine freie Presse? Das lässt sich innerhalb von Thailand auch schlecht beurteilen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube schon, aber es gibt dabei Grenzen. Das wird nicht so schlimm wie in China sein, aber so wie in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht. Ich glaube zu wissen, in 2010, als Reporter ohne Grenzen damals den üblichen Bericht rausgebracht hat, war Thailand auf Rang Nummer 42. Ich möchte dafür jetzt aber, also es ist nicht wirklich gut, aber es ist nicht wirklich schlecht. Hm. Es geht noch. Es gibt halt einfach so verschiedene No-Dos und die macht man halt nicht und dann ist gut. Dann kannst du kannst über Politik noch ein Nöcher wettern, es ist okay, aber sag nichts gegen den Palast, das kommt nicht gut. Das würden auch was ist, wenn ich über eine Politik wettere, also ich sage, diese Politik ist schlecht und die Politik kommt aus dem Palast? Ist das schon problematisch oder? Der Palast macht keine Politik. Ah, okay. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und wenn da was kommen würde direkt, dann würde es nie jemand wagen, dagegen was zu sagen. Das ist halt der Witz. Das ist genau mit dem Vatikan auch. Da ist es irgendwie, wenn irgendwas aus dem Vatikan hinten rausfällt, dann muss der Papst noch lange nichts damit zu tun haben. Ja. Das ist hier genau das Gleiche. Und ja, so ist es. Aber normalerweise eher nicht. Also es wird sehr wenig direkter Einfluss vom Palast auf das übliche Geschehen ausgeübt. Das ist halt eher nur so, wenn der gute Mann Geburtstag hat, dann rennen Thais super euphorisch hin. Es ist eine wahnsinnig gute Stimmung da. Es hat wirklich, wer das mal erlebt hat, es ist wirklich nett. Also wenn du in einem Meer von 100.000 Leuten stehst, die alle ein gelbes T-Shirt anhaben und den Menschen, der da oben auf dem Balkon steht, wirklich abgöttisch lieben und anhimmeln. Manch einer mag das verblendet nennen, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber es ist ein schöner Vibe. Das ist schon nett. Ich habe das wirklich, weil du siehst überall nur lächelnde Gesichter und die sind super glücklich darüber. Muss man denen lassen. Ich meine, man könnte auf der anderen Art und auf der anderen Seite sagen, ich glaube, vor 15, 20 Jahren, da war noch nicht überall ein Foto vom König überall. Es ist halt, bei uns im Osten hatte man Erich. Mhm. Hier hast du den König in jeder öffentlichen Institution zu hängen. Das kam erst so in den letzten Jahren. Böse Leute mögen da sagen, dass man sowas macht, weil man davon profitiert. Also halt in dem Unterbau vom Palast. Die unteren Angestellte, die profitieren halt auch davon, dass der König gemocht wird. Und die Thais mögen ihren König wirklich. Aber man hat ihnen es halt wieder stärker ins Gewissen gerufen, dass man ihn gefälligst zu mögen hat. Oder man hat sich stark daran erinnert innerhalb der letzten 10, 15 Jahre, dass er da ist und dass man ihn liebt. Das hat jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, glaube ich. Wie willkommen ist man eigentlich als Weißer in Thailand? Also klar, als Tourist kann man das immer so schwer beurteilen. Ja. Aber wie gehen die mit dir um? Oder sehr, wie also würden Sie mit mir umgehen, wenn ich jetzt sage, na, ich will jetzt auch nach Bangkok, ich werde jetzt Lehrer. Lehrer und Podcaster in Bangkok. Würde, glaube ich, gehen. Wäre dann eher neugierig und du würdest relativ schnell Freunde finden. Also Thais sind relativ aufgeschlossen. Also jetzt vor allem neugierig, wie kleine Kinder, die sind wahnsinnig neugierig. Das heißt, es ist ein gutes Land zum Auswandern. Ja, Deutschland ist, Thailand ist die populärste Auswanderungs-Destination für Deutsche. Wusstest du das nicht? Nö. Das sehe ich, weiß ich auch immer nur, wenn ich Berichte über Thailand lese, da steht das drin. Also da muss wohl was dran sein. Wirst du da bleiben? Wirst du da alt werden? Keine Ahnung. Also der Witz ist, es läuft einfach, bei dem, was ich mache, läuft es einfach. Und ich habe momentan keinen Grund, es zu ändern. Es gab Gerüchte und der Witz ist, mich hatte am Wochenende eine gelbe Bekannte sehr böse drauf angesprochen, dass man Ausländer des Landes verweisen möchte, massig. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil so doof sind die nicht, weil es gibt einfach genug ausländische Arbeitgeber in Thailand. Also es gibt eine Menge Fabriken hier, die von Ausländern gemacht werden und das, also jetzt halt so große Firmen, Toyota und so weiter und so fort, die produzieren ja für einen Großteil von Südostasien, weil halt der Lohn billig ist und so weiter und so fort. Es gibt riesengroße Gewerbegebiete, wenn man gerade Richtung Pattaya rüberfährt. Damit würden die sich sehr ins eigene Fleisch schneiden. Ich glaube, das war einfach nur ein blödes Gerücht. Wenn sie es doch machen, wo gehst du dann hin? Soll ich was ganz Blödes sagen? Da werden mich jetzt Deutsche für hassen. Nehme ich mir ein Flugticket, da fliege ich nach Deutschland und dann schlafe ich für ein paar Nächte bei einem Bekannten und dann gehe ich zum Amt und sage, hallo, ich brauche einen Job. Bei uns kann man das wenigstens. Dann sage ich, hallo, ich habe momentan keinen Job, das sind meine Qualifikationen. Ich beantrage hiermit Hartz IV, suche mir eine Wohnung und dann suche ich mir einen Job. Und schreibe dort halt rein, dass ich die letzten 7 Jahre halt das gemacht habe, Erfahrung in dem und den IT-Fachgebieten habe. Echt? Wieder nach Nordeuropa würdest du gehen? Ja, du, das würde mir jetzt als erstes einfallen. Ich meine, die meisten Leute sterben zu Hause, ob ich das jetzt wirklich machen würde. Es wäre so das Naheliegendste, weißt du? Weil es wäre das Sicherste. Und dann ist es halt der Witz in das ist halt das Tolle, wenn man einen deutschen Pass hat, ne? Man hat immer dieses Fangnetz. Unwahrscheinlich, du musst für die meisten Länder kein Visum beantragen und du bist wirklich auf der Welt relativ gern gesehen. Ja. Das ist, es hat wirklich gewisse Vorteile, ein Deutscher zu sein. Chinesen jammern mir die Ohren voll, wenn sie nach Deutschland kommen wollen. Diverse andere Leute, Thais, jammern mir auch die Ohren voll, wenn sie nach Deutschland kommen wollen. Es ist so schwierig und bla bla bla. Aber mit einem deutschen Pass bist du immer gut dran. Also der einfachste Weg wäre, wieder nach Deutschland zu gehen. Ich könnte genauso gut einfach, ach Gott. Ich meine, was braucht man im Leben? Guck mal, es ist irgendwie, im Endeffekt, was brauchst du? Du brauchst eigentlich, wenn du das genau darauf anlegst, brauchst du eigentlich dich selbst und heutzutage vielleicht ein Notebook und halt deine Daten. Das ist eine Festplatte oder zwei. Schmeißt du in den Koffer und dann bist du weg. Alles andere kaufst du wieder. Es war nicht schön und es macht jetzt irgendwie. Also, das ist der Witz. Ich hatte früher in Berlin eine wahnsinnig große Wohnung mit wahnsinnig viel Krimskrams. Ich habe eine wahnsinnig kleine Wohnung mit wahnsinnig viel Krimskrams. Ja, das ist umso schöner. Dann stell dir einfach die Frage, wenn du weg wollen würdest, einfach nur weil du die Schnauze voll hast, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen auch immer, irgendwie kotzt dich auf einmal alles an, hast die Midlife-Crisis oder irgendwas und denkst dir, du willst weg. Und dann überlegst du dir ganz genau, was du davon eigentlich haben willst. Das passt und dann alles ins Auto. Aber das, was übrig bleibt, passt ins Auto. Dann hast du, das wollte ich gerade sagen. Ja, wenn du mit dem Flieger verreist, dann hast du nicht so viel. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, zweimal 22 Kilo. Und selbst da wirst du feststellen, du brauchst eigentlich gar nicht so viel. Und zur Not, man lagert halt irgendwie was. Ja gut, ich hätte dann, also da wäre dann das Fahrrad nicht dabei. Aber ja, wahrscheinlich würde es auch in zwei große Koffer passen. Ja, also das ist halt genau das Ding, was brauchst du im Endeffekt. Ich glaube, wenn man es ganz genau drauf einlegt, kann man das, wenn man richtig böse ist, kann man das bestimmt in 5 Kilo schrumpfen heutzutage. Das wäre so ziemlich, ja, also wirklich irgendwie ein paar Klamotten, die anderen kaufst du dir dann vor Ort, sofern du noch ein Konto, den mir bei halt hast irgendwo, und einen Rechner, und bei dir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Podcasting-Equipment. Ein Mikrofon. Ja, genau, ein Mikrofon, ein paar gute Kopfhörer, eine Fireface XL oder so. Und dann gib ihm eins. Dann bist du weg. Das ist wirklich unbeschreiblich. Weißt du, wenn meine Großeltern, die können das gar nicht verstehen. Ja, du hast auch da keinen deutschen Anschluss und vermisst du das nicht? Ach, Kinder, weißt du, ich mache einen Computer an, da höre ich Radio 1. Schon weil das Radio hier so mies ist. Und ich lese einen Spiegel und halt irgendwie, keine Ahnung, BBC oder sonst halt auch Deutsch. Ich, keine Ahnung, kann mir den Tagesthemen-Podcast angucken, wenn ich abends im Bett liege oder so auf dem Fernseher. Die Welt ist nicht so groß. Ich kann für einen Cent die Minute nach Deutschland telefonieren und Deutschland kann für einen Cent die Minute nach Thailand telefonieren. Wo ist denn da das Problem? Es gibt Skype. Meine Mutter, keine Ahnung, ich poste mein Mittagessen auf Facebook. Meine Mutter liked es. Na, das sagt ja wohl alles aus, oder? Das ist, die Welt ist heute wirklich relativ klein, das vergisst man manchmal. Das ist, ist alles nicht wie früher. Und alles, was einen daran hindert, irgendwo hinzufahren, ist tatsächlich der Ballast, den man hat. Ne? Oder zumindest überwiegend, ja, genau, der Ballast. Und natürlich die Sachen und die Menschen, die man zurücklässt. Aber wenn du dann gerade sowieso, wie du sagtest, bekifft in deiner Wohnung sitzt und eh nichts ja, genau, zu tun weißt. Ja, genau, das ist genau das Ding. Also anstatt, ich hab zwei Umzüge in meinem Leben durch. Der erste Umzug war ich komme eigentlich aus Berlin-Pankow. Und der erste Umzug war von Berlin-Pankow nach Charlottenburg, weil ich in Wilmersdorf einen Job hatte damals. Mhm. Oder halt einen bekommen habe. Davor habe ich in Pankow gesessen, habe abgelost. Und ein Großteil, eigentlich die meisten Leute aus in meinem alten Umfeld in Pankow, die haben entweder ihre Freundin geschwängert viel zu früh, weil sie zu doof waren, irgendwie zu verhüten, und haben dann geheiratet und sind damit sehr unglücklich geworden. Sitzen auf dem Sofa und harzen und jammern gleichzeitig rum. Und das konnte ich schon damals nicht verstehen. Das ist mir wirklich völlig abgegangen. Das ist mir in Charlottenburg überhaupt nicht passiert, obwohl ich da auch gelust habe, aber ich habe wenigstens nicht gejammert. Das gibt immer irgendwas, was man machen kann. Das habe ich selbst proaktiv. Das ist, kann doch nicht so schwer sein. Anscheinend ja nicht, sonst wärst du jetzt nicht in Bangkok. Nee, aber ich meine jetzt so an sich so, ich meine, vielleicht kennst du das im Bekanntenkreis, wenn du rumguckst, manchmal gibt es einfach Leute, die sitzen da und sind betrübt und sagen, alles ist Kacke, anstatt zu versuchen, sich selber anstatt daran was zu ändern. Einfach versuchen, ist doch egal, ob es funktioniert oder nicht, aber es ist doch alles besser als Stagnation. Ja. Und trotz alledem rege ich mich über die Proteste auf, weil sie doof sind. Also die eigentlich nicht. Es ist halt meine persönliche Meinung, dass die Proteste hier momentan schlechten Zeitpunkt erwischt haben. Warum? Weil es manchmal Anzeichen gibt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Thailand zu hoch ist und dass die dass der Immobilienmarkt mal wieder overrated ist. Und es gab vor, ach Gott, 1996, 97 gab es einen ziemlich derben Crash. Da ist der Thai-Baht, also halt die Währung, ist ganz böse auf die Nase gefallen. Jede Menge Leute, gerade die sich so ihre erste Wohnung gekauft haben, die war dann halt auf einmal nichts mehr wert. Die sind da auch ganz böse auf die Nase gefallen. Hat dann ein bisschen wie in Staaten vor, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder wann das gewesen ist. Und eine Menge Bauvorhaben halt einfach in der Mitte stehen geblieben sind. Also jeder, es gibt es immer noch in Bangkok, inzwischen weniger, aber als ich hergekommen bin, da gab es noch eine ganze Menge halbfertige Häuser. Also nicht so wahnsinnig viele, aber man hat ab und zu mal welche gesehen, so Hochhäuser, die im Rohbau stehen geblieben sind, weil das Projekt dann einfach pleite war. Und es gibt Anzeichen dafür, dass es unter Umständen wieder passieren könnte. Die Zeichen stehen so ein bisschen dafür. Das war vor den Protesten. Das heißt, du siehst die Gefahr, dass die Proteste ein investitionsfeindliches Klima schaffen könnten. Ja, naja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist konsumfeindlich auf alle Fälle innerhalb von Thailand. Mhm. Für den Tourismus auf alle Fälle. Da habe ich Freunde von mir gefragt, die in der Tourismusindustrie arbeiten. Also zum Beispiel, ich war gestern Abend aus gewesen, irgendwie nur was trinken. Ich meine, es war Königs Geburtstag, aber die Touristen sollten da sein. Sidom Road, abends, nicht so sehr viele Leute. Sorowong, auch nicht so, Sorowong war total leer eigentlich, da war so gut wie gar keiner. Bekannte von mir sind gerade oben im Norden, in Chiang Mai, die meinten, da sind auch wenig Leute da. Was ich gelesen habe, ist, dass die in Orten am Meer, also halt Pattaya und im Süden auch, die haben bessere Auslastung, so 70% oder so, das ist aber eigentlich gerade Hochsaison in Thailand. Mhm. Und ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten, der in der Tourismusindustrie arbeitet, also halt so Reiseagentur oder irgendwas. Und der meinte, momentan buchen die Leute um. Die gehen direkt auf die Inseln, ein paar stornieren und die buchen für nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, die haben sie auf Halt gesetzt. Mhm. Also das hat definitiv einen Impact. Und man merkt das auch so auf der Straße. Also jetzt halt gerade letzte Woche, wo das so ein bisschen brenzliger geworden ist, wo das angefangen hat, gewalttätig zu werden. da war eine andere Stimmung auf der Straße. Du hast es gemerkt beim Autofahren, dass die Leute aggressiver sind. Du hast es gemerkt, dass, also man merkt das halt irgendwie. Ich weiß nicht, das hat man vielleicht, vielleicht kennst du sowas oder man kennt sowas. Aber manchmal ist halt schlechte Stimmung in der Luft. Ja. Und es war halt insbesondere irgendwie Montagabend, glaube ich, war eine sehr schlechte, gedrückte Stimmung in der Stadt. Und das ist nicht gut. Und das war auch, der Witz ist halt, die haben einen legitimen Grund. Ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Oder ich kann insbesondere die verstehen, irgendwas ist mir gerade umgefallen, die haben einen sehr legitimen Grund. Die hassen den Typen, der hinter der Marionette der Ministerpräsidentin ist, den hassen die wie die Pest. Das ist halt der Antichrist. Mhm. Die macht eine beschissene Politik. Die hat versucht, den wieder ins Land reinzuholen. Die hat versucht, den Antichristen wieder ins Land reinzuholen. Der Mann, der ihren geliebten König irgendwie nichts nützlich machen wollte oder was auch immer. Und da gehen die auf die Palme. Es war wirklich eine absolute Steilvorlage. Und auch wenn die danach, und das war halt das Ding, die nach einer Woche hätten die nach Hause gehen können, weil die halt zurückgerudert sind, aber vielleicht wollten sie dann auch einfach nicht mehr, weil sie dann halt die Nase voll hatten. Die Frage ist, wie es ausgeht. Momentan sind es weniger Leute. Das kann sehr, sehr gut sein, dass es versandet. Mhm. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es versandet. Weil das Problem ist, es gibt eine Neuwahl. Ich glaube nicht, dass was ändern wird, selbst wenn die Regierung sich ändert. Es gibt eine Neuwahl? Also die ist schon angekündigt, oder? Nein, aber ich meine nur mal angenommen, es würde eine Neuwahl geben. Selbst wenn die Roten momentan so im Misskredit bei der Bevölkerung sind, dass sie knapp verlieren würden, es gibt eine relativ hohe Chance, dass die dort nach wieder auf die Straße gehen würden. Wenn die Gelben dran wären, in dem Moment wären sie dann wahrscheinlich wieder gelb und nicht mehr schwarz. Wenn die Gelben dann dran wären an der Regierung, das würde ein halbes Jahr dauern und dann würde die Landbevölkerung wieder nach Bangkok reisen und würde Trawall machen. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen weniger, weil durch das doch relativ starke Wachstum im Vergleich mit Europa sind mehr Leute in Anführungsstrichen hochgekommen. Also es ist unglaublich, wer heutzutage alles ein iPhone oder so ein Samsung Galaxy hier hat. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber das scheint denen auch sehr viel wert zu sein. Ich würde dafür nicht so viel Geld ausgeben, wenn ich so wenig verdienen würde. Und das kann sein, dass es weniger wären. Also dass halt jetzt das, was so früher ein bisschen weniger verdient hat, so unteres Büro-Level, was früher, ich sag mal jetzt über einen Daumen mit circa, müsste ich lügen, sagen wir mal 300, 350 Euro nach Hause gegangen ist. Das kann sein, dass die inzwischen 400 verdienen. Und damit jetzt ein bisschen glücklicher sind. Mhm. Beziehungsweise auch angefixt sind von dem nicht mehr typischen Thai-Lifestyle, sondern von diesem modernen Lifestyle, wo man alles in einer Klimaanlage macht und in einem Shoppingcenter und sich die Nase richten lässt. Das ist in Thailand sehr stark zu beobachten, dass sich die Gesellschaft auch dahingehend verändert. Also Korea ist immer noch ein sehr gutes Rollenbeispiel. Jeder möchte hier gerne aussehen wie ein Koreaner. Also nicht wie ein echter Koreaner, aber wie halt ein Koreaner aus dem Fernsehen. Mhm. Und dann lässt man sich halt die Nase machen. Es gibt, wie es bei uns die Selbstbräunungskrämen gibt in Deutschland, gibt es hier halt die Weißmacher. Die Leute, die mehr Kohle haben, kaufen sich das teure Zeug. Die Leute, die weniger Kohle haben, kaufen sich billige, zusammengepanschte Scheiße und riskieren Hautkrebs. Mhm. Und das sieht auch mal sehr unnatürlich aus, weil die Haut dadurch nicht wirklich weiß wird, sondern die wird eher so ein bisschen semitransparent. Die wird weiß und kriegt einen Rotstich. Es gibt wirklich sehr oft Momente, wo man sich an den Kopf fasst. Einfach nur so. Also, was sind die Hauptmomente? Lassen die sich kategorisieren? Also was ist das, wo du jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlägst? Wenn ich das Fernsehen anmache und sehe in der Morgensendung die prominente Nescafé-Tasse auf dem Tisch, wenn es das Nachmittagsprogramm ist und da laufen Dramen, die jede noch so beschissene brasilianische Telenovela echt Oscar-reif erwirken lassen. Wenn später Abendshows laufen und dort allerbilligster Slapstick serviert wird mit so Comic-Sounds, aber die dann auch exzessiv. Du müsstest also einfach nur deine Mediennutzung einschränken und es würde dir besser gehen. Ich habe konsequent keine Antenne an meinem Fernseher aus genau dem Grund. Ist das eine Antwort? Ja, das ist eine. Ich blende das einfach aus. Und der Witz ist, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich nicht teilgelernt habe. Ich will gar nicht wissen, womit die mir versuchen, den Kopf zu waschen. Du machst, egal welche Zeitung du hier aufmachst, sie ist bluttriefend. Wenn ein Motorradfahrer auf dem Highway einen Unfall hatte und völlig zermatscht da liegt, schießen die ein Foto davon, knallen das auf die Titelseite. Mhm. Das ist nun, jeder hat eine andere Prioritätsgrenze. Thais haben weniger Angst vorm Tod. Bei uns ist der Tod ein Tabuthema, hier nicht. Mhm. Zum Beispiel halt auch das typische Ding, also mir ist das letztes Mal in Berlin aufgefallen, gerade bei den Hipster, man weiß manchmal von vorne, von hinten nicht mehr ganz, was Männlein und Weiblein ist. Ja. Das ist hier wesentlich schlimmer. Und es, der Kopfschütteln, der Volkstrend, dass Männlein aus der Modeerscheinung heraus ist, der Meinung ist, er möchte jetzt ein Weiblein sein. Dass Frauen massig der Meinung sind, sie müssen sich die Möpse aufblasen lassen, sich das Gesicht weißen und die Nase abhacken lassen, damit sie aussehen wie Koreaner. Wo mir dann aber Thais gesagt haben, die gerade in Japan und Korea sind, um dort ihre Ausbildung zu machen für beziehungsweise Research zu machen für Chirurgie, dass es jetzt da inzwischen sogar schon der Trend ist, dass man sich Gesichtsmuskeln totschneiden lässt. Das muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Die machen sich in Korea Gesichtsmuskeln tot, damit die so ganz komische Grübchen kriegen. Gott. Da gab's mal so Meme-Bilder von. Ich dachte zuerst, das wäre ein Witz. Das ist wirklich so. Und das sieht völlig bekloppt aus. Also Asien ist so manchmal ganz, ganz komisch. Und ja. Also es gibt eine Menge Sachen in Thailand, worüber man den Kopf schütteln kann. Das sind so eher Sachen, wo man so sagt, okay, das ist ein bisschen dämlich, oder halt, um es jetzt auch mit so einem Meme zu sagen, dass Farnsworth von Futurama sagt, I don't want to live on this planet anymore. Das ist so eher sowas, wo man so ein bisschen so ein Facepalm hat. Es gibt andere Sachen, die sind einfach traurig, und zwar stimmen mich persönlich traurig. Das alte Thailand stirbt langsam. Also so verschiedene Sachen, die ganzen jungen Leute heutzutage, die gehen nicht mehr so wahnsinnig gerne in den Nudelladen an der Ecke, weil es ist ja heiß und stickig und bla bla bla. Die fressen ihre Nudeln lieber anstatt für 35 Baht an der Ecke bei dem Laden, der den wirklich gut macht, in irgendeinem scheiß Kettenrestaurant. McDonald's ist hier riesengroß im Kommen, KFC ist es schon lange. Die Kinder werden fett. Das ist alles, ja. Also Thais sind zum Beispiel generell nicht immer dünn. Also ich glaube, man kennt das ja so, es gibt bei uns auch in Deutschland Leute, die sind eher so ein bisschen stämmiger Typ, und es gibt auch in Asien bei Chinesen und bei Thais auch, gibt es auch Typen, die sind halt eher so ein bisschen stämmiger, das heißt, die werden wahrscheinlich auch schneller fetter, wenn die vegetarisch sind. Aber der Trend, also insbesondere zu verfetteten Kindern, der ist reichlich, ja. Und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Aber das scheint der normale Gang der Dinge zu sein, oder? Das alte Thailand verschwindet, also das ist ja überall so letztlich. Ja, aber es ist. Geht denn da trotzdem eine Nische auf? Also das ist ja das, was bei uns gerade passiert in Deutschland. Die großen Elektrodiscounter zum Beispiel, die haben Platz gemacht, also die haben eine Nische offen gelassen für kleine Elektroläden, und die florieren auf einmal wieder. Die großen Kaffeeketten haben Platz gemacht für kleine Kaffeegeschäfte, und die florieren plötzlich. Dazu kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, dass Starbucks in Deutschland, jedenfalls als ich da gewesen bin, nie besonders populär gewesen ist. Es gab in Berlin immer eine gute Kaffeekultur. Das mag sich aber inzwischen auch geändert haben. Das mit den Elektroketten überrascht mich ein bisschen, verwundert mich aber auch nicht, weil die in den Elektro-Großmärkten viel zu unpersönlich sind. Ja, natürlich. Also der Witz ist, es ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du hast eine Blume, die sieht auf der Wiese besonders schön aus, und du nimmst die aus der Wiese raus und stellst die auf den Topf, auf den Fensterbank. Über die Heizung. Und die gedeiht da auch, aber es ist irgendwie nicht so schön. Und so ist das. Also die Nudeln, es wird alles überdacht, oder der Laden an der Ecke, die werden halt langsam oder immer weniger, beziehungsweise verkaufen einfach nur noch ganz blöde Nudeln, die einen relativ geringen Nährwert haben, und machen sich nicht mehr die Mühe, da irgendwie mit dem Wok da schnell was zusammenzuköcheln oder so. Die Leute fressen immer mehr Tiefkühlessen von 7-Eleven, das ist sehr populär. Ja, schade eigentlich, weil das war ja eigentlich auch immer das, was zumindest jetzt aus Touristensicht Thailand ausgemacht hat, an jeder Ecke so einen Foodstall hattest und wusstest, also das Einzige, was du wissen musstest, war, geh immer da essen, wo Fliegen auf dem Essen sitzen, weil da, wo keine drauf sitzen, hat der Typ Paral drüber gesprüht. Ah ja. Das war so eine Sache, die ich mal gesagt gekriegt habe von einem Teil. Echt? Ja. Der sagte, wenn da keine Fliegen drauf sitzen, ist es nicht. Ja, also der Witz ist, man, der ist aber wirklich gut. Ne? Der Witz ist, man entwickelt dafür irgendwann einen siebten Sinn, weil halt in der Gegend, wo ich arbeite, die ist halt eher so ein bisschen außerhalb und da ist man dann halt irgendwie mittags, gehe ich dann halt schon seit dem ersten Tag mit meinen Kollegen, setzen wir uns ins Auto und fahren aus der Fabrik raus und fahren dann halt zu irgendwelchen Restaurants. Das heißt, ich komme relativ schnell dadurch halt in Kontakt mit verschiedenen Gerichten und kriege dadurch auch eine Idee, wie ein gutes Restaurant auszusehen hat. Mhm. Weil das ist halt die Kollegen, die gehen schon zu guten Restaurants, also jetzt nichts Toros oder irgendwas, aber halt, die gehen zu den Nudelladen, wo die Nudeln gut schmecken. Und die gehen halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade so, es gibt so verschiedene Sachen. Da macht der Ton die Musik. Das gibt's bei deutschen Gerichten auch. Die sind theoretisch simpel. Ich mag sowas eigentlich am allermeisten Gerichte, die simpel sind. Aber bei simplen Sachen kann man sehr viel falsch machen. Selbst bei sowas Blöden wie bei Bratkartoffeln kann man sehr viel falsch machen. Oder bei Buletten jetzt zum Beispiel. Und das ist hier genau das Gleiche. Es gibt so Kamu zum Beispiel. Das ist vom Prinzip her wie eine Schweinshaxe. Langsam, oh Gott, so eingelegt und dann langsam gegärt und das mit Reis und so ein bisschen pickelt irgendwas, so, gute Frage, so Weißkohl oder irgendwas, keine Ahnung. Und da gibt es fünf, bei jedem Laden, wo du hingehst, weil die halt alle ihr eigenes Rezept haben, schmeckt das anders. Mhm. Und wahrscheinlich auch, weil es das erste war, wo ich es gegessen habe, der Laden, wo ich es das erste Mal gegessen habe, ist immer noch das Beste. Das könnte aber auch einfach nur sein, dass meine Kollegen einen guten Geschmack haben. Wahrscheinlich ist es eher das. Aus dem Grund gehen die das halt hin. Und deshalb, wenn die Touristen jetzt in Siloam irgendwie, weil das ist halt sehr populär für Touristen, dort auf der Straße essen, das würde ich mir dreimal überlegen, einfach nur aus dem Grund, das Essen dort ist nicht, also erstens, das Essen dort ist nicht so besonders gut, das darf man mir glauben. Es gibt da nur ganz wenig Läden, die wirklich gut sind und das sind nicht die auf der Straße, das sind die, die in den Häusern drin sind. Mhm. Also jetzt ist so, da hat man halt vorne irgendwie jetzt gerade so bei Nudeln, da hat man vorne so ein Alu-Ding und da steht dann einer da und kocht mehr oder weniger die Nudeln außerhalb des Restaurants, aber du isst halt innen drin in so einem Raum, der hat den Charme von einem Fleischer, so alles ja. Mit weißen Kacheln. Und die sind okay, aber die Läden auf der Straße selber nicht. Und wenn du die Ratten siehst, die da langlaufen, und da gibt's wirklich eine Menge, willst du das eh nicht mehr essen. Also das ist so eine Sache. Und das ist halt jetzt so, dass das heißt, dass im Endeffekt, die gehen dann halt gerne zu Kettenrestaurants in Malls, weil es ist halt schick. Das kann man einfach so zusammenfassen, es ist schick. Ja, und dann, das ist halt, Thais mögen Sachen, die schick sind. Es hat vor 5 Jahren eine japanische Burgerkette aufgemacht, hier Mos Burger. Die hatten eine Filiale und die waren innerhalb von einer Woche total überrannt. Da musste man anstehen. Da standen teilweise 100 Leute davor, wie die Lemminge. Mhm. Und das hat angehalten für ein Vierteljahr. Die haben jetzt drei weitere Branches, das juckt aber keinen mehr. Dann hat eine Donutkette aufgemacht, Krispy Kreme. Die sind in Australien, glaube ich, sogar inzwischen pleite. Und dort genau das gleiche Ding. Unten im Erdgeschoss von Paragon eine riesengroße Schlange. Und wirklich, wenn ich da mit meinen Freunden vorbeigelaufen bin, die haben immer gesagt, eine Lemming Rock. Die stehen da alle da und wollen runterspringen, wie die Blöden. Und inzwischen auch, das ist abgeappt, da geht keiner mehr hin. Aber so ist das halt. Mit den Demos ist das so ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich ist das gerade am Abdeppen. Das ist so, der Thais, wenn man wieder so verallgemeinern will, da werden Sachen sehr gerne populär. Der langweilt sich schnell, hä? Ja, aber er rennt auch schnell für Dinge, sofern da nur genug hingehen, beziehungsweise ihm Leute sagen, dass es gut ist. Das ist halt so, es gibt so dieses Trendy-Ding. Das ist, ich glaube, in dem Berlin ist trendig und ist dabei gleichzeitig untrendig. Berlin will untrendig sein und ist trendig oder irgend sowas in der Art. Aber hier ist es halt anders. Hier macht man Sachen zum Trend mit cleverer PR und das zündet fast immer. Terminal 21 ist so ein großes Ding. In Asok, das haben sie da hingeknallt, so ein Einkaufszentrum, was aufgezogen ist wie ein Flughafen mit unterschiedlichen Themendingern. Da gibt's so Essen und so ein Stickstark, oben ist so ein bisschen Gemischtwagenmarkt oder so. Und das Ding ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Da sind sie alle hingerannt. Alle, wenn du so das Übliche, gerade halt so das typische Ding, was man so sieht, Foursquare auf Facebook. Digga, alle hin, immer alle einchecken, blödes Foto machen, blöde Grinsen, Freunde drin taggen und dann at Terminal 21. Und die ganzen klassischen Dinge, wie als du, warst du damals in Bangkok in dem Night Market? Der Lokidi Night Market. Der Night Market, ja klar. Hm? Ja, der ist weg. Der ist weg? Der ist weg. Da wurde ein Einkaufszentrum hingebaut. Ach nee, echt? Doch, ja, doch. Ah, das ist doch was, was man allein schon aus Denkmalschutzgründen weiter betreibt. Das Boxstadion ist noch da. Und das Ding selber ist weg. Und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, das war sogar noch ein Grundstück vom König. Also vom Palast, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. In die Parks darf man abends auch nicht rein, man darf da drinnen nicht rauchen. Und es gab übrigens auch ein Gerücht, dass sie den Chatuchak mag. Also da gehört das Gelände aber der State Railway, also der Eisenbahngesellschaft. Und es gab Gerüchte, dass sie das wegmachen wollten, haben sie aber nicht, weil da die Proteste so groß waren. Weil der Chatuchak Wochenendmarkt, der ist sehr, sehr populär, insbesondere bei Touristen. Und Thais gehen da auch ganz gerne hin, um so Krimskrams zu kaufen. Da kann man wirklich guten Sonntagnachmittag killen. Da kannst du so irgendwie Töpfer waren. Also das Typische für Touristen, die mitbringen, sind für zu Hause. Und da kriegst du so ziemlich alles. Und auch ein Kebab, also auch ein Shawarma, ganz nett eigentlich. Und den wollten sie wegmachen, haben sie sich aber halt nicht getraut. Aber die wollten gerüchteweise noch so ein zweites Ding aufmachen. Dafür ist dann halt so kleinere Gemischtwarenläden, also halt so nicht Gemischtwaren, halt so Stände, machen die inzwischen regelmäßig in die Malls rein, was dann aber da wesentlich teurer ist, total unauthentisch, und die Malls 30% von dem Umsatz abhaben wollen. Ah, scheiße. Und wer schon mal in einem Laden wie dem Paragon gewesen ist, das hat so ein bisschen den Charme von dem Lafayette bei uns in Berlin. Das ist wirklich ein ziemlich großer Kasten, und die verkaufen da drin auch Lamborghinis, wenn du willst. Gehört aber eigentlich zu sowas wie Karstadt, so an sich so. Das ist halt irgendwie, das ist ein Karstadt. Also wenn man das jetzt so auf Deutsch runterbrechen würde, ist es ein Karstadt, wo die auch eine Menge andere Läden haben. Der Karstadt ist nur ein kleiner Teil. Und das ist so die Premier Shopping Mall von Bangkok. Und das zieht so gut, dass es inzwischen noch Gayshorn Plaza gibt, das ist auch Upper Market. Es gibt das Emporium, das ist auch Upper Market, und die wollen noch irgendein anderes Ding hinknallen auf der gleichen Straße. Also es ist halt, es zieht sehr gut. Also die Zeiten, wo dieser Low-End, wo Thailand so für Low-End war, das ist vorbei. Es gibt so viele Luxushotels in Bangkok inzwischen. Die machen sich. Das ist so ein bisschen. Ja, das ist mir, das habe ich mir schon gedacht, dass das vorbei ist, als ich gesehen habe, was für Leute in den Schlangen am Flughafen stehen und nach Thailand einchecken. Pattaya Tourist ist aber immer noch da. Na, aber das hat sich sehr stark gewandelt. Also du hast halt, wie gesagt, als ich das erste Mal in Thailand war, um die Jahrtausendwende rum, da sind halt normale Leute dahin geflogen. Also es waren halt so, ja, Backpacker und so stinknormale Menschen halt. Und mittlerweile, wenn du dir so Schlangen anguckst, also Check-in-Schlangen nach Thailand, siehst du da wirklich Leute, die dann irgendwie auch ihre teuren, was weiß ich, Ralf-Lauren-Klamotten angezogen haben und sowas, um dann auch irgendwie super auszusehen. Also es ist luxuriöser geworden, und ja, wahrscheinlich gibt's auch keine Holzhütten am Strand mehr, ne? Es könnte schlicht und ergreifend sein, dass es der Fake war, den sie das letzte Mal im MBK in Thailand gekauft haben. Das weißt du nie. Nee, das ist so. Verdammt, du hast recht. Da darfst du nichts drauf geben. Aber ich sag mal so, also es gibt immer noch die Leute, die nach Khao San gehen oder halt für die Full Moon Partys. Die gibt's immer noch. Das klassische US, also insbesondere aus den Staaten, halt so Spring Break, die dann wirklich sich permanent jeden Tag die Birne volllaufen lassen in Khao San bis zum Exzess. Das gibt's immer noch. Es gibt auch die Etepetete, aber es gibt inzwischen mehr so die Mittelklasse, also was bei uns so die Mittelklasse wäre, was bei uns so, keine Ahnung, ein Haus hätte, wenn beide Leute einen Job haben und dann haben sie Kinder, junge Familie oder irgend sowas in der Art. Das auch, ich meine, guck mal, du kannst hier mit ein bisschen Glück für 100 Euro die Nacht in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Das ist schon einiges. Du kannst auch, das kann ich sowieso nur jedem empfehlen, wenn er in Bangkok ist, einfach nur aus Trotz, weil man es kann, in sowas wie das Oriental zu gehen und dort mal so richtig schön für Brunchgeld in Friedrichshain in einem 5-Sterne-Hotel frühstücken. Das hat einen Charme, das glaubst du gar nicht. Das macht wirklich Spaß. Das sind so die kleinen angenehmen Sachen, die hier in Bangkok, das ist wirklich, das empfehle ich Touristen, das sollte man machen. Auch weil es traurig ist, dass ein Großteil dieser Hotels inzwischen, die sind ein bisschen out, weil, keine Ahnung, da gibt's halt irgendwie was Neues hinter Paragon und hier und da und diese ganzen neuen großen shiny Paläste von den großen Ketten und dann so Läden wie das Dositani und das Oriental, die verramschen inzwischen Räume. Da musste man, wenn man in das, glaube ich, interessiert ist, kann man mal auf sowas wie Agoda gucken oder so. Aber ich bin der Meinung, Freunde von mir hätten in einem billigeren Flügel vom Dositani was geschossen vor 2 Jahren für 50 Euro die Nacht. Das ist preiswert. Dafür kriegst du in Berlin, glaube ich, irgendwie ein Bed and Breakfast oder so. Olli aus Bangkok, vielen Dank.